His leg is in half. Oh my fucking god! He's fucked him again. He's done. He's done. He's... Oh, my days. Oh, he's broke his leg. Fuck. He's fucking broke his leg. His leg's done. Oh, fuck. Fucking hell. Oh, God. Damn. God damn. What a shocking turn of events. Oh. Oh. Oh. Oh. You know he did. No, man, I don't want the replay! That's the best. Checks it. Oh! Oh! Oh, no! Zombies as it gets. And as I told you, John. Oh! What's the problem? Watch this, he checks it. Oh! Oh my god! Oh my. Ombra pai, na! Oh my fucking god! Ombra pai, na! Hallo Ricky! Schon wieder. Ah, guck mal. Zum letzten noch, Mal. Noch im alten und gebrauchten und durchgenudelten und leergefickten Jahr 2013. Ist eine ungewöhnliche Uhrzeit für so einen Podcast. Also 17 Uhr, ja. Ja. Ist keine klassische Podcast-Zeit. Eigentlich nicht, nein. Das stimmt. Also zumindest nicht am 31.12., muss man dazu sagen. Aber das liegt daran, dass wir UFC-Enthusiasten sind und zeitgleich natürlich das führende Medium, man könnte auch sagen das Leitmedium. Ja. Und wir unseren Hörern einfach den Rundum-Service bieten wollen. Ja, richtig. Wie gewohnt, es ist Dienstag und nach UFC-Veranstaltungen oder auch vor UFC-Veranstaltungen ist der Dienstag natürlich bei euch im Kalender rot angestrichen. Und ich kann mir vorstellen, dass von unseren 400-500 Hörern aktuell einige wirklich vor ihren Rechnern sitzen und schon ganz feucht im Schlüpper sind und sich fragen, wann ist es denn nun endlich soweit? Wann kommt denn die neue MMA-Radio-Ausgabe? Ja. Ja, und da würde ich mal behaupten, gibt es eine Art Lösung. Jetzt gibt es die nächste Ausgabe nämlich. Das ist richtig. Wie beginnt? Hast du tatsächlich Abhilfe geschafft? Im Endeffekt exakt jetzt. Ja. Just in diesem Moment, sagt man auch. Justamente. Justamente. Justamente. Ja, und eigentlich habe ich ja angekündigt, dieses Jahr, dass ich mich in der DDR befand. Und das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint. Nee, ich war wirklich in der DDR. Sprich, da gab es kein Internet. Ich habe kalte Sojanka gegessen. Mhm. Bananen gab es auch nicht. Guck mal, ja, Kiwis? Wirklich nicht. Gab es Kiwis? Nee, Kiwis gab es auch nicht. Das einzige Obst bzw. Gemüse, das ich in den letzten 6 Tagen zu mir genommen habe, war... So Sauerkraut. Kirschen. Kirschkuchen habe ich gegessen. Und, oh, es gab eine wahnsinnig, also eine unheimlich lustige Begegnung auf meinem Hinflug. Also es gab eigentlich mehrere lustige Begegnungen, aber mal ganz kurz was zu meinem Hinflug. Das war wirklich spektakulär. Oder Chris, sollen wir heute eine Silvesterausgabe machen? Dann sehe ich dir da alles. Und zwar muss man sich ja vorstellen, jeder ist wahrscheinlich schon mal geflogen von unseren Zuhörern, weil wir haben ja nur die... Also die Jetsetter unter den Podcast-Hörern. Ja, vor allen Dingen haben wir die Elite vereint. Also klar, die ganzen Idioten hören andere Podcasts, aber bei uns hören praktisch die Intelligenz ja und viel Flieger zu, logisch. Wir werden ja auch viel bei Germanwings unter den Piloten gehört, wurde mir gesagt. Auf jeden Fall, du kennst es ja, man darf sich erst abschneiden und aufstehen, also das Flugzeug ist gelandet, wenn die Anschnallzeichen erloschen sind. Ja. Ist dir bekannt? Untermalt mit einem Pumpf. Unter Umständen. Und beim Hinflug waren zwei ältere Damen, offensichtlich aus der DDR, mit im Flieger. Die nahmen das nicht so genau. Im Endeffekt ist der Flieger gerade aufgesetzt und befand sich noch, also die Turbinen haben noch Gegenschub geleistet. Da haben die sich schon abgeschnallt und sind auch direkt aufgestanden. Und dann hat der Bordheini da gesagt, setzen Sie sich bitte nochmal hin. Und dann kam der Satz, der meinen kurzen DDR-Trip irgendwie doch wirklich mehr oder weniger die Überschrift lieferte. Ja. Und zwar, aber es ist ein Notfall, hat sie dann gesagt. Ja. Dann hat der gesagt, ja, setzen Sie sich trotzdem mal, aber es ist ein Notfall, ich muss auf die Toilette. Ja. Und dann musste die Frau wirklich noch aushalten. Innehalten auch. Ganze 10 Minuten, bis sie endlich aufs Klo konnte. Es ist ein Notfall. Aber es ist ein Notfall, hat sie gesagt. Es ist ein Notfall. Ja. Na, ja. Ging nicht. Ja. Naja. So, dann konnte ich natürlich am 28. nicht das geilste Event, das in diesem Jahr uns kredenzt werden sollte, seitens der UFC bewundern. Denn da, wo ich mich befand, musste man zum Friedhof, der auf dem Berg lag, also eigentlich nur auf dem Hügel, musste man hochlatschen, um 1-2 Striche Edge zu haben. Sprich, alle, die mir auf Twitter folgen und Tweets von mir in dieser Zeit gelesen haben, das waren wetterbedingte Tweets. Sobald praktisch der Himmel klar war, der Wind gut stand, habe ich mich sofort ins Jäckchen geworfen, bin auf den Friedhof hochgerannt und konnte alle Tweets, die ich dann so praktisch in den letzten 24 Stunden mir überlegt habe, wegschicken. Schön. Ja, das war ein tolles Leben. Und natürlich... Ab dem 28. hast du ja auch dann auch gar nichts mehr konsumiert, ne, in diesen neuen Social Medias, die es da so gibt. Was da überhaupt nicht schwer ist. Also wirklich, um am Internetleben teilzuhaben, muss man praktisch umziehen. Also das ist, da wo ich mich befand, ist es wirklich, es gibt kein Handyempfang. Und das Interessante ist, du entfernst dich 2 Kilometer von diesem Ort und alles geht wieder ganz normal. Das LTE, Premium. So, naja, vielleicht, ja, doch, ist schon LTE, ja. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich befand mich wirklich in einer Art Zeitreiseloch. Mhm. So habe ich mich auch gefühlt. Also ich musste dann, das ist auch lustig, wenn du da reinkommst in den Ort, musst du erstmal alle Sachen ausziehen und kriegst dann so einen Nylon-Trainingsanzug in Mintgrün und Rosa. Ja. Ja. Und ein Schweißband noch, oder? Nein, das habe ich nicht bekommen. Ein Klapprad habe ich noch bekommen. Ja. So ein Aufkleber, Ausländer müssen draußen bleiben. Mhm. Ja, stimmt. Hier sendet nur Schlagkraft. Sowas in der Art. Was? Stand drüber. Das gibt's ja gar nicht. Willst du mal Dieter sagen im letzten... Dieter! Oh, enthusiastischer geht's ja gar nicht. Da ist ja schon die Silvesterfreude. Warte mal, sagt die Mia auch noch mal Dieter? Dieter! Mia, wo gehst du heute Silvester feiern? Dieter! Wo gehst denn du heute Silvester feiern? Ich höre nix. Bei Oma Vera. Ist die auch ein großer Fight-Fan? Warte mal. Okay, sag ihr einen Gruß. Tschüss. Adieu. Ja, da geht sie, meine Familie. 17.18 Uhr, ich sitze allein zu Hause. Es ist der 31.12. Think about your life. Ja. Gut. Ja. Ich hab bis. Ja, tschüss! Ich habe bis vor einer halben Stunde noch die großartige Zapping-Show geguckt. Da habe ich noch UFC-Artikel gelesen. Die Zapping-Show ist ja das Beste aller Zeiten. Und heute die ganze nach Borderlands 2 gespielt. Also so kann man doch mal richtig schön den 31.12. begehen. Ja, doch. Und natürlich, ich sag's nochmal, wir sind für unsere Hörer da. Deswegen, heute geht es natürlich um UFC 168, Anderson Silva, Ronda Rousey, alles drum und dran. Aber es gibt natürlich auch ein paar News. Lustigerweise beginne ich auch gleich mal mit Anderson Silva. Aber ist da ein Verletzungsupdate? Dazu kommen wir alles, also das verschieben wir alles nach hinten. Jo. Was ich interessant fand, vor dieser ganzen Veranstaltung gab es natürlich wie immer haufenweise Interviews mit den ganzen Kämpfern, unter anderem auch mit Anderson Silva. Und da hat er mir was erzählt, das wusste ich noch gar nicht, Chris. Und zwar will Anderson Silva, ich weiß nicht, ob sich das jetzt mittlerweile erledigt hat, bei den Olympischen Spielen 2016, das ist so eine Art Jahreszahl, in Rio de Janeiro in Taekwondo antreten. In seinem Heimatland, ist er Brasilianer? Ja. Er ist Brasilianer und wie gesagt, Olympische Spiele 2016 finden in Rio statt und Taekwondo ist die gewählte Sportart von Anderson Silva. Da möchte er sich gern ausprobieren, er glaubt aber nicht, dass Dana White das erlaubt. Wieso soll denn Dana White da zwischen? Ja, ich meine, immerhin hat Anderson Silva ein gewisses Angestelltenverhältnis mit Dana White. Und Dana White dürfte Interesse haben. Und jetzt kommt's, dass sich sein Kämpfer, sein Kämpfer nicht schwerer verletzt. verstehst du? Das könnte ja natürlich schon sein, dass da im Contract irgendwas steht mit, musst du mal bei Dana fragen oder so. Mhm. Das kann wird sein, ja. Übrigens noch verdeutlicht. Und zwar meinte Anderson Silva, also er könnte sich zwar vorstellen, dass Dana bei ihm eine Ausnahme macht, aber wenn er bei ihm eine Ausnahme macht, dann müsste er es ja auch bei anderen zulassen. Genau. Ja. Und deshalb glaubt Anderson Silva, ist Dana White dagegen und er vergleicht das so ein bisschen mit dieser Roy Jones Junior Nummer. Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, dass Roy Boxer, ne? Richtig. Und Anderson Silva, die wollen eigentlich die ganze Zeit mal miteinander boxen. Das ist, also beide sind sich eigentlich miteinander boxen, das ist ja auch schön. Klar, es ist ja eine freundschaftliche Sportart fast schon. Ja. Die sind sich eigentlich einig, ja, wir wollen aufeinandertreffen. Boxen ist die gewählte Sportart. Aber auch da hat Dana White bislang noch nicht grünes Licht gegeben. Dazu komme ich aber auch gleich nochmal. Langsam wird Anderson Silva zu so einer Art Kasperle-Figur, ne? Du bist zum falschen Moment hinzugestoßen, deswegen nehme ich dir das gar nicht so krumm. Aber ich glaube, wenn du Anderson Silvas Karriere so komplett miterlebt hast, oder sag ich mal, die letzten Jahre so miterlebt hast, dann der hat schon noch einiges, was er sich leisten kann, bevor er zum Kasper wird. Aber okay, ich verstehe es aus deiner Sicht. Ja, auf jeden Fall, jetzt wollte ich eigentlich zu dem kommen, was ich ganz interessant fand. Anderson Silva sagte nämlich, Dana White ist der große, mächtige Daddy und wir haben unsere persönlichen Kämpfe. Kennt man ja, der Vater und der Sohn, die immer, sag ich mal so, um die Vormachtstellung kämpfen. Und dann sagt Dana White, Anderson Silva, dass Dana White der George W. Bush von MMA ist. Mhm. Das ist natürlich... Hätte er gesagt, der Präsident von, also schlimmere Wortwahl wäre, glaube ich, nur noch Diktator gewesen, ne? Ja, aber George Bush ist ja auch unfassbar dämlich. Also, das kommt ja noch dazu. Ja, vor allen Dingen hat er hässliche Ohren gehabt auch. Hässliche Ohren, kein Gehirn. Ja. Und stinkt, glaube ich, auch aus der Fresse wie ein scheiß Arschloch. Mhm. Ja, ich glaube, so hat er es aber nicht gesagt. Also, die letzten Sätze waren, glaube ich, dazu erfunden von mir. Nee, aber das hat er jedenfalls gemeint. Und vor 168 meinte Dana, dass er kein Problem, also bevor die Verletzung praktisch, bevor Anderson Silva die Verletzung erlitten hat, meinte Dana dann noch darauf angesprochen, dass er überhaupt kein Problem damit hätte, wenn Anderson Silva auf Roy Jones Jr. trifft. Aber er soll erstmal seinen Kampf gegen Chris Weidman gewinnen. Wie gesagt, wir sprechen hier davon, dass Dana White vor UFC 168 damit konfrontiert wurde. Mhm. Und Dana meinte dann noch so, beide wollen den Kampf und ich bin in der Position, dass ich beide glücklich machen will. Ja? Aber Dana meint, mich würde es viel mehr freuen, wenn sich die beiden auf ihren nächsten Gegner konzentrieren würden. Und Da können wir im Endeffekt eigentlich auch nur einen Haken dahinter machen. Absolut. Anderson Silva unterstreicht seinen großen Wunsch nochmal. Er sagt, mein größtes Ziel als Kämpfer ist es, gegen Roy Jones Jr. zu kämpfen. Mhm. Er hat ihn schon so lange immer bewundert und das wäre das Größte für ihn. Ach so, nicht um ihn zu besiegen, sondern einfach mal um die Experience wahrzunehmen oder wie? Naja, im Endeffekt wird es dann schon darum gehen, ihn zu besiegen, sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst könnten sie ja im Tag Team auch wrestlen, irgendwie bei WrestleMania 30 oder so, oder was da ansteht. Wo du gerade so abwertig über diese Scheiße geredet hast, ich hab mir auf YouTube heute dieses Art Comeback, kann man schon sagen, von Brock Lesnar angeguckt. Naja, ich verstehe überhaupt nicht den ganzen Wirrwarr, da komme ich auch noch gleich dazu mit Brock Lesnar, weil es gab ja auch Gerüchte, dass man jetzt, wo Silva und auch GSP weg sind, dass man da einen neuen Top-Drawer sucht, ne? Ja, aber ich verstehe das gar nicht. Man hat doch erst letztes Jahr oder dieses Jahr praktisch im August verkündet, dass er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat bei der WWE. Also ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, wie man jetzt auf die Idee gekommen ist, dass die WWE sagt, naja gut, dann lassen wir ihn gehen. Und haben sie das denn so gesagt? Ich habe das so gehört, dass die UFC, oder dass man das wohl schon sich vorstellen könnte, dass Brock Lesnar zurückkommt, aber dann aus dem Vertrag rausshoppt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das kam mir sehr, sehr abwegig vor. Ich habe dem wirklich überhaupt nichts beigemessen, ganz ehrlich. Mal davon ab, der ist durch. Der wollte noch Pyro, wenn er in Ringen hüppelt und so, dann durfte er da so einen scheiß F5 machen gegen Mark Henry. Der Junge, den kannst du schön mit der Schippe, kannst du da mal ein paar Schaufeln drauf machen, der ist tot. Du singst ja hier schon wieder ich muss heute mal ganz im Ernst sagen, heute kann es sein, dass ich den ein oder anderen negativen Ton mal anstimme. Ah, ja. Wegen Brock Lesnar, sondern weil mir diese dumme Misha Tate so dermaßen offen ist. Naja, kommen wir ja fast schon nachher noch dazu. Reiß dich doch mal am Tipp, ist eine Dame. Diese weinerliche Fresse ging mir tierisch auf den Sack. Und ich kann schon mal sagen, dein All-American Chris Weidman, mit dem du ja, glaube ich, schon des Öfteren mal nachts telefoniert hast, der geht mir noch viel mehr auf den Sack. Ja, aber mach mal deine News erst weiter. Den freue ich mich ja schon, wie das noch weitergeht. Ja, also zu Bigfoot Silver, zu Brock Lesnar können wir gleich nochmal. Big Show. Also auf jeden Fall, wir spulen nochmal kurz zurück, wo wir ungefähr vor 60 Sekunden waren. Anderson Silva kann ja jetzt erstmal nicht gegen Roy Jones Jr. antreten, das wird schwierig. Aber Roy Jones Jr. hat sich schon seinen nächsten MMA-Fighter ausgeguckt, gegen den er jetzt wieder gern kämpfen würde. Und was denkst du denn, Chris, wer das sein könnte? Gegen wen will Roy Jones Jr. unbedingt mal boxen? Ich weiß ja nicht, in welchem Weight der ist. Roy, ist ja ein Leichtgewicht, ich würde mal behaupten, dass der, ich weiß nicht, ob er Welterweight erreichen kann. Aber Middleweight, würde ich mal sagen. So ist, ja, kommt dann Klitschko oder was? Nee, aus dem MMA-Bereich. Ach, aus dem MMA, Boxen aus dem MMA, wer würde denn da? Roy Jones Jr. möchte gerne. GSP? Nee. Das ist zu schwer auch, ne? Würde ich noch nicht mal sagen. Nick Diaz. Mhm. Ja, da guckst du aus der Wäsche. Roy Jones Jr. Am richtigen meinte, Tag würde ich, glaube ich, auch noch gegen Nick Diaz fighten. Ah, ich glaube, da überschätzt du dich ein ganz klein wenig. Wenn der mal richtig schön die Birne wieder zugekleistert hat. Dann wird es, glaube ich, eher schwerer. ich glaube, da unterschätzt du Nick Diaz's Boxing Skills, denn da ist er definitiv einer der Besten. Aber weiß nicht, ob es diesen Kampf geben wird. Es soll angeblich 2009 schon mal ein Interesse gegeben haben, von beiden gegeneinander anzutreten, aber es scheiterte an irgendwelchen Vertragsgeschichten. Also es ist nicht ganz abwegig, aber irgendwie wirkt das komisch. Weißt du, wenn der jetzt gesagt hätte, ja, das Ding ist jetzt vom Tisch, Silva hat sich verletzt und pipapo, aber jetzt wirkt das irgendwie so, als ob er verzweifelt da irgendwie versucht, seinen Namen mit MMA, und ich verstehe das auch überhaupt nicht, in Verbindung zu bringen, das wirkt ganz komisch, ich weiß auch nicht. Also da soll er doch ins Oktagon steigen. Das ist mir von Roy Jones schon zu affig. Ja, nicht von den anderen. Da hast du natürlich recht, könnte auch machen, aber ich glaube, da weiß er, dass er relativ wenig Chancen hat. Und dann nochmal was zu Anderson Silva, bevor wir jetzt dann doch zu Brock Lesnar kommen. Es war nicht dein erster Anderson Silva-Kampf, richtig? Nein. Und dir ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass Anderson Silva eigentlich großes Aushängeschild der Mode- und Sportmarke Nike ist. Mhm. Und ist dir aufgefallen, dass er bei UFC 168 nur Burger King drauf hatte, ne? Und nichts mit Nike hatte? Mhm. Das ist natürlich nicht nur mir aufgefallen, sondern letztes auch... Mal, ich meine noch letztes Mal beim White Man 1 Kampf, da hatte er doch noch fett Nike-Shirt mit White, mit Silber. Anderson Nose? War das das Anderson Nose-Shirt oder war das davor? Sowas. Ein blaues. Auf jeden Fall ist das nicht nur mir aufgefallen, sondern auch anderen findigen MMA-Journalisten. Und natürlich wurde er gefragt, Anderson, was ist denn los? Was ist los mit Nike und Anderson Silver? Und er sagt, Anderson Silver, das ist eine gute Frage. Und zwar nicht für mich, sondern für Dana White. Hä? Ja, das finde ich natürlich interessant. Also es gibt ja diese Regel, dass du, wenn du... Ja, hattest du schon mal erzählt, dass wenn du vom Horst Müller bei der UFC was auf den Schlüpper drucken willst, dann musst du aber auch davon was in die Kasse der UFC gehen, oder nicht? Das muss der Sponsor dann noch zusätzlich praktisch übernehmen. Ja. Um überhaupt im Oktagon getragen werden zu dürfen. So, jetzt ist es natürlich klar, für so eine kleine Bretterbude ist das dann relativ ein hohes Investment, aber Nike, die ja auch unter anderem mit Junior Dos Santos und noch diversen anderen MMA-Fightern gute Deals am Laufen haben, und eigentlich auch schon lange mit Anderson Silva zusammen sind, da finde ich es dann schon interessant. Da gibt's irgendwas. Irgendwas gibt's, denn da erinnere ich mich noch an eine Pressekonferenz von nicht allzu langer Zeit. Da wurde mal die Problematik angesprochen, dass UFC-Fighter immer mehr Probleme haben, Sponsoren zu finden. Jetzt natürlich nicht die etablierten, sondern eher die Mittelklasse bis untere Klasse. Naja, da hatten wir das beste Beispiel, als da vor 14 Tagen, oder das war, noch das Preisschild vom Kicker am Schlipper hing. Richtig, unter anderem. Haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Buchse vom Silver, die war irgendwie nicht konform, keine Ahnung wie. Weißt du, was ich meine? Er hatte nicht nur auf der Hose kein Nike-Logo, sondern auch auf seinen Trainingsklamotten und alles, was er dabei hat. Es war nirgendwo irgendwas zu sehen von Nike. Ja, okay. Also das bezog sich jetzt nicht nur auf die Geschichte im Oktagon. Ja. Aber auf was ich hinaus wollte ist, da wurde Dana White jedenfalls bei einer Pressekonferenz darauf angesprochen, wie man damit umzugehen hat, dass immer weniger Firmen bereit sind, Kohle locker zu machen und UFC-Fighter zu unterstützen. Und da hat Dana White gesagt, glaubt mir, wir kümmern uns darum, das wird in naher Zukunft gefixt. Jetzt könnte es natürlich sein, dass die UFC so ein Deal an Land ziehen möchte. Ich sag jetzt einfach mal, zum Beispiel mit Reebok, dass alle Fighter in Zukunft Reebok tragen müssen. Mm-hmm. Und weißt du, dass das natürlich part of the deal ist, dass es nur noch diesen einen Ausstatter geben darf. Könnte sein. Schwierig. Könnte sein. Weil es ist schon komisch, dass Dann ist natürlich die Frage, können die Fighter dann, wenn sie zum Oktagon gehen, dann noch ihre T-Shirts tragen mit Nike? Wenn jetzt, Adidas ist der Hauptausrüster von der UFC, so wie Adidas der Hauptausrüster vom FC Bayern München ist. Aber Dante, der ist zum Beispiel ein Puma-Guy. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Dann kann der Puma-Schlappen tragen auf dem Pitch. Aber dann könnte zum Beispiel auf dem Weg zum Oktagon ein Anderson Silva ein T-Shirt von Nike tragen. Aber die Buchse muss von Adidas sein. Verstehst du diese? Das verstehe ich natürlich, logisch. Weiß ich natürlich nicht, inwiefern überhaupt meine Vermutung richtig ist. Mhm. Also ich habe mich halt gewundert, dass Anderson Silva nur gesagt hat, das ist eine super Frage, frag das mal lieber Dana. Weil dann muss es hier irgendwie von Seiten der UFC eine klare Anweisung gegeben haben, du trägst hier Nike nicht im Ring. Und das ist komisch, wenn man davon halt, oder weil ja früher das offensichtlich kein Problem war. Also das ist, müssen wir mal beobachten. Das ist das erste Ausläufer, dann gehst du davon aus, dass es da neue... Ist natürlich einfach nur mal so... Ist schwierig, Mensch, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Dieses Uniforme und... Da, Mensch, erleben die doch auch von. Was ist denn, wenn... Dann ist natürlich klar. Wenn du halt wie vereinbart man das denn? Wenn ein Anderson Silva hat einen fetten Nike-Deal oder was weiß ich. Das heißt, und auch immer, muss er halt einen neuen Deal ab. Nö, ich kann das verstehen, dass die UFC sagt, ja, wir wollen, dass alle was vom Kuchen abhaben. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht in trockenen Tüchern oder was ganz. Es ist reine Spekulation, aber die UFC hat zumindest mal gesagt, sie wollen sich darum kümmern, dass in Zukunft auch wieder Leute Werbeverträge bekommen und im Oktagon was auf dem Schlipper tragen dürfen, die bislang Probleme hatten, da jemanden zu finden. Deswegen, ja, einfach mal wild spekuliert. Aber ich finde es interessant, also dass Anderson Silva hier kein Nike-Logo zur Schau stellen durfte. Müssen wir mal abwarten. Ich bleib dran, Chris. Ich bin ja da. Bin das ist ja wirklich spitze. Bleibst dran. Präsidiehund bin ich eigentlich da. Ja. So. Ja, ja. Brock Lesnar, du hast gerade eben schon gesagt, es gab ja dieses Gerücht, er könne wohl, oder er unter Umständen könnte es sein, dass er... Man könnte es sich vorstellen. ...an diesem vergangenen Wochenende bekannt gibt, dass er sein UFC-Comeback feiern wird. So. Das habe ich gelesen, zuerst auf Twitter von irgendwelchen Leuten. Dann habe ich mir so gedacht, das ist wieder so ein typischer Reds-Scheiß. Also so ein Bullshit, den irgend so ein Hampelmann verzapft, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und kurze Zeit später... Oder was bei Wrestling Corner als News deklariert wird, ist aber eigentlich nur, dass irgend so ein grenzdebiler Vollidiot mit seiner Hornbrille auf die Tastatur geknallt ist und auf einmal kam Brock Lesnar Returns to UFC. Ich glaube eher, dass er sich bei WWE 14 irgendwie Brock Lesnar als Charakter erstellt hat und weiß ich nicht. Nee, auf jeden Fall. Ja. Interessant fand ich halt, dass es dann kurze Zeit später doch auf relativ etablierten MMA-News-Seiten dann auch thematisiert wurde und ich habe, wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Für mich stand fest, bis 2016 hat der Vertrag, den da rauszukaufen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Naja, das macht dann Sinn, wenn du dir von deinem Erlös, den du durch ihn machst, mehr generierst als durch die Ablösesumme, sage ich jetzt mal. Das wenn macht er, für mich aber nur dann Sinn, wenn ich davon ausgehen kann, dass der Typ jetzt da abgeht wie ein Zäpfchen. Und davon kann ich halt nicht ausgehen. Sagen wir mal, hier, Herr McMahon, wir kaufen den jetzt mal für 1,5 Millionen los. Ha, ja, machen wir. Wäre zu wenig wahrscheinlich. Wäre zu wenig, sagen wir mal 2 Millionen. Wäre immer noch zu wenig. Der Vince... Der das kriegt, ist mir jetzt scheißegal. Er muss ja schon mal die Regionen antesten. Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt er nur für seine, wie viel waren das, 38 Auftritte? 31. 31 bei der WWE, 5 Millionen Dollar. Nee, darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass das Event... Ja, aber davon kannst du ja ungefähr davon ableiten, wie viel wert er der WWE sein muss. Also wenn die 5 Millionen bereit sind zu zahlen... dann gehen die schon mal davon aus, dass sie definitiv mehr mit ihm verdienen. Oder dadurch, dass er da ist, dass sie dadurch mehr verdienen. Nicht vielleicht mit ihm, aber er sorgt halt dafür, dass langfristig WWE wieder auf dem... Ich gehe schon mal davon aus, dass... Alles nur Spekulation, dass ein Brock Lesnar definitiv nicht das einspielt, was man sich vor drei Jahren gedacht hat. Vor zwei Jahren gedacht hat. Ja, liegt natürlich nicht nur an Brock Lesnar, sondern auch am Rest des Produkts. Aber naja, gehe ich auch von aus. Da kann ich mir jetzt vielleicht vorstellen, dass man sagt, hier Vince... 3 Millionen, kriegst du das Köfferchen, stellen wir dir hier hin und wir nehmen den Brock mit. Und darf ich mal ganz kurz eine Zahl? Davon mal ab, dass Brock Lesnar vielleicht den Kampf bei UFC 180, weiß ich nicht, verlieren würde. Das wäre erstmal scheißegal, aber vielleicht, dass da schon irgendwie TV-Deals oder irgendwelche Werbedeals schon abgeschlossen werden, die vielleicht aber schon für 5 oder 6 Millionen in die Kasse spielen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß absolut, was du meinst, aber ich vermute wirklich, dass deine Summe, die du da anpeilst, deutlich zu gering ist. Ja, dann lass er höher sein, ist doch egal. Nee, das ist dann nicht mehr egal, weil irgendwann wird es halt unrealistisch. Dann spielst du das im Leben nicht mehr ein und dann würde die UFC auch nicht diese Summen auf den Tisch legen, um ihn rauszukaufen. Ja, dann ist ja auch die Frage, wie bei diesen ganzen Fußball-Kaspern, gibt es da vielleicht eine Klausel? Ja, das ist natürlich, klar, aber möglich ist sowas. Aber prinzipiell ist das für mich überhaupt kein Punkt gewesen, über den ich nachgedacht habe. Und nur weil Brock Lesnar mal so drauf angesprochen, ja, kann er sich vorstellen, wieder zurückzukommen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, das ist ja so Pipapo und Kokolores. Im Endeffekt weiß doch jeder, dass Klappern zum Handwerk gehört. Und ich glaube, wenn er wirklich zurückgekehrt wäre, würde er sich nicht vor die Kamera stellen oder vor irgendwelchen Mikrofonen und das dann auch mehr oder weniger noch andeuten. Da wäre ja der ganze Impact erstmal wieder weg. Mhm. Deswegen war für mich das ganze Thema... Das war für mich kein Thema. Und natürlich, falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat, seit gestern Abend oder Nacht hat das Ganze auch schon wieder an Bedeutung völlig verloren. Denn Brock Lesnar ist ja, wie der Chris schon richtig vorhin gesagt hat, zur WWE zurückgekehrt oder ist da jetzt wieder und hüppelt rum. Und UFC und Brock Lesnar wird wahrscheinlich in naher Zukunft nicht mehr zusammengehen. Wird ja auch nicht jünger, ne? Er wird nicht jünger. Aber und sah in brillanter Shape aus. Wer sah? Was? Lesnar sah in fantastischer Shape aus. Ja, jetzt darf er ja auch wieder alles Mögliche in sich reinwerfen. Das ist wahr. Da hat er natürlich einen Vorteil. Gut, apropos wirklich perfect Shape. Antonio Bigfoot Silva, du erinnerst dich. Ja, was ist denn da jetzt eigentlich drauf? Was ist mit dem Doktor? Ja, interessanterweise wurde... Also ich muss erstmal Folgendes dazu sagen. Ich habe mir nicht alle Pressekonferenzen, alle Post-Fight-Scrums und Conference-Calls, mittlerweile sind es, glaube ich, 6-7 Stunden, die ich da noch nachholen müsste, anhören können. Deswegen ist mein Kenntnisstand das, was man so in den einschlägigen MMA-Medien vernehmen kann. Und dazu gibt es, es gibt eigentlich allgemein relativ wenig Neues zu diesem ganzen Thema, außer dass Dana White sich mal geäußert hat und gemeint hat, im Endeffekt wollte er den Zeigefinger heben und andere Fighter warnen, einen ähnlichen Fehler wie Bigfoot Silva zu begehen. Er sagt, wir haben Bigfoot in der Fight Week getestet und seine Werte waren okay. Und aus Danas Sicht kann es also nur so sein, dass Bigfoot Silva absichtlich gewartet hat, bis die Tests durch waren, sich dann nochmal einen Extra-Shot reingehauen hat, ja, und dann in den Kampf gegangen ist, praktisch kurze Zeit später. Und Dana White sagt ganz klar, also das geht an alle anderen Fighter da draußen, wenn ihr uns verarschen wollt, dann zieht ihr den Kürzeren. Ja, ihr werdet für ein Jahr gesperrt, euer Fight Win und alle möglichen Extra-Bonus-Geschichten werden euch abgezogen und ihr habt unterm Strich nichts davon. Also das ist die einzigste Aussage, die Dana White dazu getätigt hat. Und natürlich, dass er enttäuscht war, dass es dass der großartige Kampf praktisch ja so einen Geschmäckle hat, wie wir hier sagen würden. Aber was jetzt mit dem Arzt ist, dazu hat er sich nicht geäußert, jedenfalls nirgends, wo ich jetzt irgendwie was nachlesen konnte darüber. Was mich natürlich auch tierisch interessiert hätte. Was sagt Dana White zu diesen Anschuldigungen? Weil die sind schon heftig. Mhm. Aber da ist aktuell Stillstand. Sollte sich da noch irgendwie was tun. Naja, George W. Bush hat sich ja auch nicht zu allem geäußert, ne? Nee. Und wenn George W. Bush gesagt hat, der Irak hat, dann hat er auch. Biowaffen? Bioangebaute Waffen. Biometrische Waffen, genau. Mhm. Was haben wir denn hier? Ach so, genau, das ist auch eine interessante Geschichte. Adlan Amagov, kennen Sie noch? Das ist einer der Dagestanis in der UFC. Einer. Mhm. Vom Red Fury Fight Team. Und da gab's ja ein völliges Durcheinander. Bereits am 22.12. Da hat ein Instagram-Account verkündet, dass Amagov, und jetzt halte ich fest, aus religiösen Gründen mit MMA aufhören wird. Mhm. Ich weiß nicht genau, welche Religion das ist, die da was dagegen hat, dass Menschen miteinander kämpfen, aber das wäre eine Religion, die ich persönlich also gerne auf dem Vormarsch sehen würde, weil alle Religionen, die ich kenne, definieren sich durch Kriege und Kämpfe. Also von daher schon mal komisch. Aber auf was ich hinaus will, kurze Zeit später meldet sich dann einer der Manager, heißt es in der Nachricht, und zwar Sam Cardan oder Cardan, das kommt drauf an, wo er herkommt, meldet sich zu Wort und erklärt, dass dieser Instagram-Account nicht 100% Recht hat. Obwohl das, wie gesagt, ein Red Fury Fight Team nahestehender Instagram-Account ist, sagt der Manager von Adlan Amagov, nee, das ist nicht so richtig. Ein Tag später meldet sich ein weiterer Manager von Adlan Amagov, Mike Constantino, zu Wort und sagt, also, das ist folgendermaßen, der Adlan, der hat momentan mit ein paar ungeklärten persönlichen Problemen zu kämpfen. Mhm. Und das scheint irgendwie dann offensichtlich psychische zu sein. Und wird sich deswegen eine Weile von der MMA-Schiene zurückziehen. So, da hat sich natürlich der Cardan oder Cardan gedacht, ja, Moment mal, also das ist jetzt so auch wieder nicht richtig. Wir werden im März alle zusammen, also alle, keine Ahnung wie viele Manager und Adlan uns zusammensetzen und mal über das ganze Thema sprechen. Aber eigentlich gehe ich davon aus, sagt er jetzt, dass Adlan die Probleme in den Griff bekommt und auch wieder kämpfen wird, aber erstmal eine kleine Auszeit braucht. Ja, Chris, und jetzt darfst du dir natürlich dreimal, darfst du jetzt raten, was dann der Mike Constantino dazu gesagt hat? Der hat dann gesagt, nee, das stimmt auch wieder nicht, andere gesagt hat. Nämlich, das Retirement ist dennoch noch nicht vom Tisch. Genauso wie du dich jetzt fühlst, fühle ich mich übrigens auch. Ich habe im Endeffekt überhaupt keine Ahnung, was da abgeht bei den Wahnsinnigen. Wir fassen zusammen, der Red Fury Fight Team Instagram Account verkündet das Karriereende von Adlan Amagov, der vor nicht allzu langer Zeit ein wirklich tolles Debüt in der UFC gefeiert hat. Kurze Zeit später sagt ein Manager, nee, alle mal ruhig bleiben, er beendet nicht seine Karriere, du kommst völlig durcheinander. Also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Red Fury Fight Team Account verkündet das Karriereende von Amagov aus religiösen Gründen. Dann sagt ein Manager, das stimmt nicht 100%. Dann kommt ein anderer Manager, der sagt, der gibt überhaupt kein Karriereende wegen religiöse Probleme. Der hat ein paar persönliche Probleme, die werden geklärt. Dann kommt wiederum jemand, der dann sagt, nö, also wir wissen im Endeffekt gar nichts. Wir werden uns erst im März mal zusammensetzen und über die ganze Sache sprechen. Und dann kommt noch mal jemand, der sagt, aber das Retirement, das ist noch nicht vom Tisch. Das ist unfassbar, was da in Dagestan los ist. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Verrückte Hühner sind's. Ist ein Entwicklungsland einfach, wa? Merkt man selbst da. Ja, ist schade, weil... Religiös meilenweit voraus der restlichen Welt. Das kann man auch wirklich unterstreichen. So. Ist schade, weil der Amagov hat jetzt wirklich in seinen beiden Kämpfen gegen Waldenburger und Chris Spang da wirklich abgeliefert. Also Spang, keine Ahnung, wie man den Nasenbär ausspricht. Aber die Geschichte ist natürlich interessant. Er ist natürlich auch, und dazu kommen wir gleich dann noch bei den Card-Updates, praktisch nicht mehr, steht nicht mehr zur Verfügung für seinen Kampf. Kommen wir gleich dazu. Wann war denn das? Ich komme gleich dazu, ja. Mauricio Shogun Rua, über den gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Denn da gab es ja mal die Gerüchte, ob er unter Umständen aufhört, ob er die Gewichtsklasse wechselt und eins runtergeht ins Middleweight. Jetzt hat er gesagt, ich bleibe in der Light Heavyweight Division. Ich habe keine Chance, 185 Pfund zu erreichen. Kannst du dich daran erinnern, dass ich vor nicht allzu langer Zeit ein Interview von ihm hier im Programm hatte und ihn zitierte mit 185 Pfund sind gar kein Problem? Hat sagt, Dana White dazu noch was gesagt? Der hat mal gesagt, er würde Shogun vielleicht bei einer Niederlage damals gegen James Tehuna nahelegen, die Handschuhe an Nagel drehen. Okay. Ja. Was sagt er noch? Er hat gemeint, ich habe mit meinem Team gesprochen und es riet mir auch davon ab, die Division zu wechseln. Und er hält die Light Heavyweight Division für die stärkste Division. Kann man auch diskutieren, aber ich finde, das kann man fast schon so durchgehen lassen, dass das eine sehr stacked Division ist, wie wir also in den USA lebenden praktisch sagen. Ja, also. Er sagt auch, die Jones und Gustafsson Division. Richtig. Ich habe dort zwei World Title gewonnen, also in der Light Heavyweight Division, meint er, und es sei sein Ziel, ein drittes Mal diesen Titel zu gewinnen. Aber er denkt nur von Kampf zu Kampf und alles andere ist ihm erstmal Puppe. Kann man so festhalten, also Shogun bleibt. Ambitioniertes Ziel. Ambitioniertes Ziel, aber er weiß, denke ich mal, okay, wir müssen auf dem Teppich bleiben. Wäre natürlich cool, wenn ich das hinbekomme, aber gebt mir ein paar Kämpfe und wir gucken, was draus wird. Das finde ich schon sehr, sehr, das ist eine schöne Ansage so. Ja, er muss natürlich diesen James Tehuna-Sieg jetzt erstmal untermauern mit einer weiteren guten Leistung und dann sieht man mit Sicherheit weiter. UFC Fight Pass. UFC Fight Pass gibt es ein paar News, nicht allzu viele, aber dennoch ein paar. Und zwar für alle, die in den USA, also Nordamerika ganz allgemein, sprich Kanada, USA und so rumhüppeln, die können sich freuen. Bis zum 1.3. könnt ihr nämlich auf ufc.tv/fightpass den Fightpass for free testen. Lorenzo Fertitta hat auch nochmal unterstrichen, das ist das Netflix der Fightfans. Also so ist im Endeffekt die Auslegung für den Fightpass. Für Europa soll dieser Fight Pass ab März verfügbar sein. Daran arbeiten sie aktuell, dass sie das hinbekommen. Und man hat jetzt so ein erstes großes Exclusive für Fight Pass Besitzer oder Abonnenten bekannt gegeben. Und zwar wird der Jael Sonnen gegen Wanderlei Silva Fight exklusiv nur via Fight Pass zu sehen sein. Aha. Was natürlich... Der Event oder nur der Fight? Ich gehe davon aus, dass die damit das Event meinen, aber kann es dir jetzt natürlich auch nicht garantieren. Es würde ja wenig Sinn machen, bis zum Co-Main-Event alles zu zeigen und dann abzuschalten. Ja. Aber das ist mal so der Plan der UFC. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das schon immer so war, dass man Pressekonferenzen auf der UFC-App nach einer gewissen Zeit nur noch für 99 Cent pro Stück sehen konnte. Ich meine, es ist neu. Ich meine auch, es ist neu. Und wenn das so ist, sind das die ersten Auswirkungen, die wir dann jetzt auch spüren vom Fight Pass. Mir hat der iTunes Store vorgeschlagen, mir für 6 Monate eine Subscription zu kaufen für UFC.tv für 50 oder 60 Euro. Ich glaube, es waren 50 Euro, weil es sind $60. Das würde ungefähr hinkommen. Ab März wird es dann wohl hier in Deutschland, wenn ich das jetzt so richtig deute, vorbei sein mit der Gratiskultur seitens der UFC. Und da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ja. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich bereit, 50 bis 60 Euro auszugeben für sowas im Halbjahr. Sprich, im Jahr 100 Euro kann ich mitleben. Sogar 60 Euro kann ich mitleben. Aber sage ich auch klipp und klar, da reichen nicht diese Affen-Events aus, wie jetzt nächsten Samstag oder so. Da muss schon ein bisschen noch was anderes mit dabei sein. Und vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, auch in Europa wird es diesen Free-Trial geben, wo man sich den ganzen Laden mal angucken kann, ob man bereit ist, 10 Euro oder ob es dann hier vielleicht sogar nur 8 Euro sind, dafür zu berappen. Also so richtig weiß man halt einfach noch nicht, wie sich das hier in Europa darstellen wird. Es wird interessant sein jetzt am Samstag, wie können wir das Event sehen, nicht, dass dann auf einmal auch aufpoppt hier Abonnement oder so. Mhm. Also ich glaube nicht, aber bleibt abzuwarten. Der Fight Pass scheint definitiv jetzt der Versuch zu sein, endlich auch mit Net-Content ordentlich Geld zu verdienen. Ob das der UFC gelingt, mache ich immer ein großes Fragezeichen dahinter, aber der Versuch ist zumindest da. Der Versuch wird auch erstmal eine ordentliche Weile anhalten. Gehe ich auch von aus, weil die Events, die sie da draufstellen, das ist denen wahrscheinlich dann auch Puppe, ob die, keine Ahnung, 200.000 Leute auf Fox Sports One sehen oder 18 Leute dann über diese App und der Rest geht sich dann runter. Wie auch immer. Gut, jetzt kommen wir zu ein paar Fight-Updates. Und zwar UFC Fight Night 35 am 15.01. Das ist die Geschichte mit Amagov. Der sollte ja da gegen Jason High antreten. Und das war nämlich ein cooler Fight, ich erinnere mich. Und das hat sich natürlich jetzt mittlerweile erledigt. Jason High wird auf Benil Dariush treffen. Oder Dariush, wie auch immer. Es wird übrigens dann ein Welterweight-Fight sein, kein Lightweight-Fight mehr. Mhm. Dieser Dariush feiert sein UFC-Debüt, kann ich überhaupt nichts zu dem sagen. Jason High haben wir ja, ich glaube, bei Fight for the Troops zuletzt gesehen. Müsste ich jetzt auch wieder schwindeln, aber irgendwie um diesen Zeitpunkt herum. Und ja, wäre mit Sicherheit toll gewesen, Jason High gegen Amagov zu sehen, aber vielleicht ist das noch nicht ganz aufgeschoben und wir bekommen diesen Kampf noch. Es war UFC 167. Da haben wir Jason High zuletzt gesehen. Ein weiterer Kampf wurde bekannt. Ja, Chris? Prelims, ja. Aber Prelims, ne? Das will sie nie mehr. Ein weiterer Kampf wurde bekannt gegeben und zwar unser Türke in der UFC, ja. Alptekin Oskilic. Ich dachte, du meinst Taifun Korkut oder wie der heißt. Den kenne ich gar nicht. Das ist der Trainer von 96. Ach so. Alptekin Oskilic, der hat ja sein Debüt gefeiert, relativ beeindruckend, vor ein paar Wochen, trifft auf Luis Smolka. Also nicht Slomka, wenn wir schon beim Thema sind. Ja. Aber es ist ja unfassbar passend, oder? Dass da ein Alptekin Oskilic gegen Luis Smolka antritt. Also so nah. Eigentlich schon, ja. Das ist Wahnsinn. Im Flyweight findet der ganze Quark statt. Wie gesagt, am 15.01. und Oskilic hat ja wirklich ein tolles UFC-Debüt gefeiert. Und auch hier drücke ich natürlich wieder dem Türken die Daumen. Ist ganz klar. Habe ich natürlich. Ja schon mal erklärt. Ja. Dann gibt es natürlich fast schon... erstmal 169. Da können wir uns auch auf einen weiteren Kampf freuen. UFC 169 ist die Geschichte mit Dominic Cruz gegen Hennen Barrau und José Aldo gegen Ricardo Lamas in Newark, New Jersey am 1.2. Da wurde jetzt noch ein weiterer Kampf bekannt gegeben, auf den ich mich wiederum freue, du mit Sicherheit auch. Dein neuer Lieblingskämpfer Clint Hester trifft auf Andy Ants im Middleweight. Ja. Andy Ants ist ein Debütant, kann ich nichts dazu sagen, aber Clint Hester, den hast du ja wirklich... Also, komisch, dass der einen Debütanten kriegt, oder? Könnte ja schon ein Indiz darauf sein. Entweder man möchte Andy Ants ein bisschen testen. Dass bisschen der vielleicht. Ja, naja, gut, du darfst nicht vergessen, dass der Clint Hester sehr eindimensional ist. Es ist sehr auf Striking fokussiert. Und ich kenne natürlich diesen Andy Ants nicht, deswegen kann ich, ist schwierig abzuschätzen, was jetzt hier wem zum Vorteil gereichen soll. Ja. Auf jeden Fall gibt es diesen Kampf, darauf können wir uns freuen. Jetzt kommen wir zu UFC 170. Das war das Event, Chris, da haben wir uns einfach nur angeguckt, mit dem Kopf geschüttelt, als genau. Es hieß, Daniel Cormier gegen Rashad Evans, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da hat die UFC aber schon mal ein bisschen vorgearbeitet, sogar das Cover ist schon fertig. Ja, also da haben sie uns natürlich an der Nase rumgeführt. Ronda Rousey gegen Sarah McMahon wurde ja auf der Pressekonferenz schon bekannt gegeben, diesen Kampf wird es geben. Sarah McMahon auch undefeated, 7-0. Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich die schwerste Herausforderung für Ronda Rousey. Ist das so? Ja, also Kat Zingano und Sarah McMahon. Ronda Rousey und Sarah McMahon, die einzigen drei der Top Ten, die undefeated sind. Ja, und vor allen Dingen, die wirklich, also ich finde, bei Kat Zingano kann ich noch nicht so... Na, sie ist number one ranked. Ja, aber ich kann da jetzt noch nicht so sagen, ob die so gut ist, wie jetzt viele tun. Ich kann es einfach nicht sagen, weil ich zu wenig Kämpfe von ihr gesehen habe. Und bei Sarah McMahon, da weiß man einfach, dass da hat man auch schon immer das Gefühl gehabt, die könnte so eine Ronda Rousey mal gefährlich werden, weil sie einfach so einen unglaublich guten Wrestling-Background hat. Also ich hätte nämlich gedacht, sie machen noch nicht Kat Zingano versus Ronda Rousey, weil sie erstmal ihre Ronda Rousey noch ein bisschen weiter melken wollen. Nee, das eben ist nicht die UFC. Wenn Kat Zingano fit gewesen wäre, dann hätten sie es gemacht. Aber Kat Zingano beginnt ja jetzt erst wieder langsam mit dem Training und wird vor Mai wahrscheinlich keinen Kampf bestreiten können. Wenn nicht sogar noch ein bisschen später, das weiß man ja immer nie bei so schwereren Verletzungen. Und Ronda Rousey wollte unbedingt schnell wieder kämpfen und dann macht Sarah McMahon einfach am meisten Sinn. Weil, wie gesagt, das ist kein Fallobst oder so. Die Alte hat in Athen Silbermedaille gewonnen im Wrestling und auch sonst mehrfache Goldmedaillensiegerin bei diversen World Championships und so. Nee, da hat sie Weltmeisterin ist sie nie geworden, das stimmt gar nicht. Das waren immer so Prestige-Events wie die Panamerikan Games und sowas. Pan-American Games heißt es eigentlich. Pan-American war was anderes. Pan-American. Ja, also die Tochterfirma der Pan-Am. Die Pan-American Games. Das ist fast so gut wie Grand Opening. Ja, also, wie gesagt, zweifache Pan-American Goldmedaillengewinnerin und Freue mich drauf. Hat übrigens unsere Shayla Gaff besiegt, was natürlich jetzt auch noch nicht unbedingt... Wäre nicht, wollte ich gerade sagen, aber dann heißt es wieder... Ja, aber sie hat natürlich auch Shayna Baszler besiegt. Das ist schon wieder eher eine Hausnummer. Und ja, das ist ein Kampf, da freue ich mich wirklich drauf. Und es wird schwierig werden für Ronda Rousey. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Über Ronda Rousey sprechen wir gleich noch. Tatsächlich. Co-Main Event ist und bleibt natürlich, oder was heißt ist und bleibt, wird dadurch natürlich jetzt Daniel Cormier gegen Rashad Evans. Aber da muss ich jetzt sagen, Obacht, schönes Co-Main Event. Ja, jetzt passt's. Ne, jetzt passt's. Jetzt passt's. Und dann gibt's noch einen Kampf, da weiß man nicht so richtig, ist der jetzt fix oder ist er nicht fix. Und zwar Gilbert Melendez gegen Khabib Nurmagomedov. Auch gut. Ja, auch. Das ist ein Dagestanic Hero. Und richtig. Und warum das da noch so ein bisschen Verwirrung um diese ganze Geschichte gibt, ist ganz einfach. Auf dem Plakat für UFC 170 konnte man diesen Kampf auch angeteased sehen. Melendez gegen Nurmagomedov. Dann hat UFC Tonight über ihren Twitter-Account bekannt gegeben, dieser Kampf ist auch fix für 170 und darauf hat Dana White geschrieben, nee, das ist kein Done Deal sozusagen, das Ganze ist noch nicht fix und ja, deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Wäre allerdings wirklich eine Granate, dieser Kampf. Nurmagomedov 21-0, eine absolute Maschine gegen Melendez, der eigentlich Lightweight Champion sein müsste, aus meiner Sicht. Ja. Also das ist ein Hammer. Also würde ich persönlich jetzt, ist mein Geschmack, sogar noch eher als Co-Main-Event sehen als Cormier gegen Evans. Ist aber schön, aber brauchen wir uns nicht streiten, das ist doch schön, das ist sowas. Ja, absolut. Das hat dieses Event aber auch gebraucht, das hat ja wirklich, dringend. Da ging ja gar nichts. Und dringend. Wenn ich dir jetzt noch sage, was da auch noch mit auf die Karte gerutscht ist, dann wird dieses Event mittlerweile also wirklich dann doch wieder, dann haben sie es wieder geschafft. Haben sie es wieder, die alten Säcke, ne? Alexis Davis Hatten wir bei Fight for the Truth. Richtig, und ja, sehr überzeugend gegen Liz Camouche. Ja. Trifft auf. Sie hatte ihre persönlichen Probleme, aber sie konnte sie beilegen. Jessica Eis! Ja, Chris, das wusste ich, dass das du dich erfreust. Das ist ja Weltklasse. Ja, also jetzt ist wirklich UFC 170. Wenn das jetzt so zustande kommt, eine sehr, sehr schöne Card. Rousey gegen McMahon, Cormier gegen Evans, Cormier mit seinem Light-Heavyweight-Debüt. Genau, Melendez, Nurmagomedov, Jessica Ai, Alexis Davis, Rory McDonald gegen Damian Maia, Khabilov gegen Rafael Dos Anjos. Also ist wirklich jetzt, und natürlich auch noch andere, Mike Pyle gegen Waldenberger und so. Das sind aber alles nur noch so Zubrote. Aber der Rest liest sich jetzt echt cool. Und da haben sie wirklich das Ding um 180 Grad gewendet. Also da habe ich wirklich gedacht, gute Nacht, UFC mit dem Event. Aber es war eigentlich fast schon klar, dass sie noch was machen. Das war fast schon klar. Da haben sie uns wieder an der Nase herumgeführt, die alten Zipfel. Wichser. Achso, ja, Schnüpfel. Nee, das sagt man nicht, also wirklich. Achso, ich sehe gerade, hier live in der Sendung wird mir noch reingereicht, es wird noch einen weiteren Kampf bei UFC 170 geben. Brian Caraway, den kennen wir aus der Ringecke von Misha Tate. Oh. Und er darf sie auch nageln. Trifft auf Lucas Martins. Mhm. Das wurde gerade eben noch bekannt gegeben. Lucas Martins und was? Warte mal. Kommt hier noch was? Jeremy Larson, his only loss is to Edson Barboza. Nee, das ist ist noch ein weiterer Kampf, der mit drauf gerutscht ist. Brian Caraway gegen Lucas Martins. Oh, das ist mir glatt der Bollo beim Hixen raus dem Mund geflogen. Sehr schön. Oh, der Philipp hat ja ein Schleimo-Bild hochgeladen gerade. Ja, das ist also wirklich. Das ist also der Protz mit seiner fröhlichen Familie. Ja. Liken wir mal. Muschis. Gut, kommen wir zu UFC 168. Gibt's mit Sicherheit ein paar Sachen, die man ansprechen könnte. Erstmal Fight of the Night, Misha Tate gegen Ronda Rousey. Knockout of the Night, Travis Brown. Wir gehen da gleich noch ins Detail. Und Submission of the Night geht ebenfalls an Ronda Rousey. In dem Fall dürfen sich die Gewinner der verschiedenen Boni über jeweils $75.000 freuen. Ronda Rousey geht also mit $150.000 mehr als gedacht nach Hause. Kann man machen. Ja, kann man machen, finde ich auch. Und ich würde mal sagen, wir rammeln wieder von oben runter, wie wir es im Endeffekt immer machen. Ja. Und da gibt es natürlich erstmal gleich eine Menge Gesprächsbedarf. Chris Weidman besiegt Anderson Silva via TKO. Das kann man so stehen lassen. Ich glaube, da gibt es keinen, der da von Schiebung reden würde. Anderson Silva bricht sich Schien- und Wadenbein. Mhm. Ich kann ja erstmal was zur Verletzung sagen, bevor wir über das ganze Ding an sich so ein bisschen quaken. Ja. Also Silva musste durch Dr. Steven Sanders notoperiert werden. Dr. Steven Sanders saß im Publikum, hat sich den Kampf eigentlich angucken wollen und hat dann die Verletzung gesehen, wusste, hat er gesagt, ich muss heute noch operieren, wusste aber auch sofort, das kriege ich wieder hin. Nur anhand der hier auf dem naja, der kann. Ja, auf dem Würfel hat er das gesehen und hat gesagt, so, kein Problem. Soll sich mal nicht so haben. Er musste nur das Schienbein operieren, das Wadenbein, das konnten sie irgendwie so stabilisieren. Und Sanders geht auch von keiner weiteren OP aus, Verletzungspause 3 bis 6 Monate, kann sich allerdings auch bis zu einem Jahr hinziehen. Sanders spricht bei Silva jetzt von 6 bis 9 Monaten, dann kann er wohl wieder mit dem Training beginnen. Und ja, Anderson Silva, es gab dann so ein paar Gerüchte oder viele haben sich gedacht, das könnte vielleicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Silva im Octagon gesehen haben. Das ist eine karrierebeendende Verletzung. Hey. Was sagt Anderson Silva noch vor der OP? Nix. Mr. Sanders, when can I train? Und er meinte damit nicht, wenn er nach Hause fahren kann, sondern wann er wieder trainieren kann. Wann kann er mit dem Zug nach Hause fahren, sondern wann kann ich trainieren? Richtig, das hat er gemeint. Und ansonsten gibt's auch sonst wirklich nur Positives von Anderson Silva zu berichten. Er fragt bei jeder Visite, wenn er endlich wieder trainieren kann und hüppelt auch schon mit Krücken rum. Und dann sagt Dr. Sanders, also es gibt wenig Menschen, die 2 Tage nach so einer Verletzung schon mit Krücken laufen können. Also die meisten sitzen dann erstmal noch ein paar Tage im Rollstuhl. Bemerkenswerter Mensch. Ja, er wurde am Sonntag bereits aus dem Krankenhaus entlassen in sein Hotel. Da muss er dann ist aber noch schon selbst mit dem SUV nach Hause gefahren. Nee, ich glaube, das ist gelaufen. Herr Silber, sollen wir sie nach Hause fahren? Seid ihr bescheuert, wenn ich habe 2 Tage nicht trainiert, ich jogge nach Hause. Die 8 Kilometer laufe ich, hat er sich gesagt. 180 Kilometer. Auf jeden Fall sagt Dr. Sanders auch noch, Anderson hatte Glück im Unglück. Und Nevada nach Brasilien ist er geschockt. Ja. Er hat aber gesagt, ich habe ein bisschen Durchhänger gehabt, ich habe einmal geschlafen. Einmal will ich auch mal was in meinem Leben erreichen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Anderson hätte wohl angeblich Glück im Unglück gehabt und da gab es viele Fragezeichen offensichtlich, nicht nur jetzt bei mir, sondern auch bei anderen Journalisten, Ist ja hier fast wie bei Talk of Honor. Bei anderen, da ist mir aber ein Lapsus passiert. Also bei mir gab es viel Verwirrung und selbst Journalisten waren auch verwirrt. So ist es richtig. Ey, Chris, ich war jetzt mehrere Tage in der DDR. Ich habe mich da gefühlt wie eine Art Staatspräsident. Das Hochdeutsch, das macht dir jetzt schon zu schaffen. Alles. Auf jeden Fall hat er dann gemeint, es hätte alles viel schlimmer kommen können. Und wirklich, jetzt mal ehrlich, Chris, wenn du die Verletzung gesehen hast, dann fragt man sich doch, was hätte da noch schlimmer kommen können? Und ich weiß nicht, Fingernagel noch einreißen. Also, nee, also die Haut hätte aufreißen können. Ja, natürlich offener Bruch dann. Und ja, dann sagt er, dadurch würde das Infektrisiko natürlich extrem erhöht werden. Und was er auch noch befürchtet hat, dass sich das Bein verdreht. Ja, und wenn sich das verdreht, also wenn er praktisch direkt versucht hätte, wieder auf seinem linken Bein aufzustehen, dann hätte es sein können, dass sich das Ganze verdreht, er Venen und Bänder schwer verletzt. Und das ist das, was natürlich lange... Ja, was natürlich dann ganz lange den Heilungsprozess und wie nennt man das denn, den Wiederherstellungsprozess behindert hätte. Das Schlimmste war ja, als ich das gesehen habe, ich habe das ja mit Dennis geguckt, ne? Ja. Er hat das angeguckt und ich habe es halt in echt gesehen und auf einmal sehe ich dann, du kennst es doch, wenn du so im Kopf nochmal kurz das nochmal rekapitulieren lässt und gesehen hast, dass das Bein echt im rechten Winkel oder so war. Und als er dann aufgestanden ist, dann habe ich mir nochmal gedacht, er versucht gerade aufzustehen mit im Prinzip mit einem durchgebrochenen Zahnstocher, so, weißt du? Mit einem Appenbein halt. Appenbein, versucht er aufzustehen. Und wenn ich mir denke, wie die Knochen so aneinander vorbei. Ja, halt die Fresse. Das ist auch was für Silvester. Nee, also das war wirklich nicht schön mit anzusehen. Und dementsprechend heute das Intro ja auch gespickt, falls ihr es nicht erkannt haben solltet, von UFC-Fans, die das Ganze live gesehen haben und sich aus irgendeinem Grund auch noch gefilmt haben. Das haben wir hier als kleine Audio-Untermalung zu Beginn mit drin geschnippelt. Und zum Ende gibt's noch Chris' Audioboo, seine persönliche Road to UFC 168. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Das muss doch reichen, oder Chris? Wir müssen aber jetzt definitiv nochmal sagen, Chris Weidman, er hat... Da kommen wir gleich noch dazu. Ich muss das noch jetzt hier fortführen mit der Verletzungsgeschichte. Also Sonntag ging es schon wieder ins Hotel, habe ich gesagt. Da muss er dann wohl noch 1 bis 2 Tage bleiben. Sprich, heute oder bereits gestern durfte er dann schon wieder nach Hause nach Los Angeles. Und sein Manager meinte noch, Anderson geht soweit gut. Er ist zwar traurig und hat Schmerzen, aber ansonsten alles kein Problem. Noch eine kleine Information, Chris Weidman hat mittlerweile bekannt gegeben, ich habe ein paar Knieprobleme, muss man mal wo endoskopieren, nennt sich das Ganze, glaube ich. Muss jetzt nicht heißen, dass er da lange ausfällt, aber man sollte sich das Ganze... Hat er die schon vorher? Ankicken, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also das habe ich nur in einem Tweet gelesen. Knee Problems, irgendwie Endoskop, scheiß, leck mir am Arsch. Irgendwie so. So, jetzt... Nachdem das alles zusammengefasst ist, können wir mal, und ich finde, da gibt's auch noch genug drüber zu reden, über diesen Kampf Silver gegen Weidman. Chris, du wolltest gerade mit irgendwas schon anfangen. Mhm. Mach das doch mal. Natürlich, denkt man sich jetzt, Anderson Silver hat sich übelst unglücklich das Bein gebrochen. Aber ich muss am Ende des Tages sagen, Chris Weidman hat diesen Kampf gewonnen. Es gab nicht irgendwie einen unglücklichen Ausfall oder Verletzung von Anderson Silva. Nein, die erste Runde hat Chris Weidman dominiert. Dominiert, das sage ich jetzt einfach mal so. Und auch in der zweiten Runde war es relativ ausgeglichen. Wenn ich jetzt die Stats sehe, 34 zu 32 Strikes. Das ist mir ein bisschen knapper, als ich es so im Hinterstübchen habe. Chris Weidman, das muss ich nochmal sagen, auch wenn ich finde, dass das ein dummes Schwein ist, hat diesen Kampf gewonnen. Und dass diese Verletzung jetzt so kam, das ist schon übel. Ich muss aber auch noch dazu sagen, das war auch schon beim ersten Kampf der Fall und aber auch schon bei den 2 Kämpfen nicht ganz so, weil Silva nicht so viel gefangen hat. Wenn Silva sich was fängt und aber auch in der Ground Position ist und wenn er sich dann ein paar Schläge fängt, man sieht nie wirklich Schaden Weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Der ist immer richtig. Völlig, kriegt da, der war ja auch einmal weg. Er war auch einmal ausgenockt. Und er hat, Dennis hat gesagt, der hat kurz einen Reset gemacht, einen geistigen Reset. Er hat ja richtig die Augen langsam zugemacht und hat die Bubu-Stellung gemacht, so, ne? Füllt die Stellung, hat er gemacht. Dann ist wieder hochgefahren, die Maschine, und hat weitergemacht. Also, der hat sich schwere Dinger gefangen, aber er sah nie wirklich gedamaged aus. Und das muss ich sagen, das ist beeindruckend. Aber ja, Whiteman hat den Kampf gewonnen. Ich möchte nicht sagen, also viele Leute sagen, ne, er hat den Kampf glücklich gewonnen oder Anderson Silva hat nur verloren, weil er sich verletzt hat. Nein, wenn ich die ersten anderthalb Runden mir so angucke, wäre ich mir auch sicher gewesen, dass nach 5 Runden Whiteman den Kampf gewonnen hätte. Also Whiteman hat für mich ganz klar den Kampf gewonnen, muss man hier sagen. Ja gut, ob das dann so gewesen wäre, das ist natürlich reine Spekulation. Das weiß man natürlich nicht. Da aber, muss man Spekulatius hervorziehen. Was natürlich richtig ist, die erste Runde fand ich schon sehr beeindruckend von Chris Whiteman. Er war nicht aufzuhalten. Hätte er das natürlich 5 Runden weitergehen können? Das ist die große Frage, Ricky! Was ich viel interessanter fand, war, wie Anderson Silva aufgetreten ist. Also das wirkte für mich focused. Komisch. Also das war halt einfach nicht der Anderson Silva, den ich sonst gesehen habe. Er wirkte focused, aber. Ja, das hat Joe Rogan behauptet, aber auf mich wirkte das ganz eigenartig. Das wirkte auf mich nicht fokussiert, sondern irgendwie auch... Ängstlich? Ach nee, ängstlich nicht. Der hat mit Sicherheit keine Angst da. Ricky, wollen wir es vielleicht so beschreiben? Das ist das Thema, was ich schon ein paar Mal auch angebracht habe hier. Wenn jemand mal verloren hat, beziehungsweise K.O. gegangen ist, weiß er kann halt K.O. gehen nochmal. Mhm. Und ich glaube, das macht was mit dir. Vor allen Dingen, wenn du so einen Status hattest wie Anderson Silva. Und irgendwie wirkte das komisch. Ich hatte nicht das Gefühl, wenn sonst Anderson Silva auch beim letzten Whiteman-Kampf zum Ring kam, zum Octagon kam, habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, wird wieder eine spaßige Nummer. Und das Gefühl hatte ich absolut nicht. Ich habe zwar schon auch gedacht, das ist eine geile Sache, dass die jetzt hier aufeinandertreffen und das wird bestimmt wahnsinnig spannend und hin und her, aber es wirkte nicht mehr so dominant, nicht mehr, auch auf mich wirkt es nicht so selbstbewusst, wie er früher gewirkt hat. Ich will nicht sagen, dass er ängstlich war oder sonst irgendwas, aber es wirkte anders. Er hat ja auch immer gesagt, es wird ein anderer Anderson Silva da auftreten. Ob er das jetzt so gemeint hat, weiß ich nicht, aber es war für mich ganz merkwürdig, Anderson Silva auch mit in dieser blauen Ecke und so zu sehen, das kam auch noch dazu. Aber insgesamt war das für mich ein Anderson Silva. Ich hatte sofort das Gefühl, hey, mein Tipp bei unserer Prediction-Show war nicht ganz verkehrt. Weil du weißt, da habe ich ja noch gesagt, naja, könnt ihr mir vorstellen, dass Silva da ein bisschen viel wieder gut machen will und Whiteman vielleicht durch seine Submission-Skills und Wrestling-Skills dann das Ding für sich entscheiden kann. Und natürlich war ich mir darüber bewusst, wenn Anderson Silva nur einigermaßen seine Taktik hier auf die Reihe bekommt, dann wird es schwierig für Whiteman. Aber schon beim Entrance, nenne ich das jetzt einfach mal, habe ich mir gedacht, nö, also das sieht hier für mich jetzt schon danach aus, dass eher Silva sich strecken muss. Ich weiß nicht warum, es wirkte für mich ganz eigenartig, ganz, ganz komisch. Also ich bin der Meinung, hätte Chris Whiteman diesen Kampf, ob es über 5 Runden oder nach Knockout oder TKO nach 4 oder 3 Runden gewonnen, würde ich jetzt sagen, Chris Whiteman könnte das Next Big Thing sein. Jetzt ist es relativ unglücklich gelaufen. Er hat ja sicherlich 2-mal Anderson Silva besiegt, aber die 2. Niederlage, die war, hat er nicht gefinisht, muss man sagen, wie es ist. Und auch wenn er die 1. Runde komplett dominiert hat, aber das gesamte Auftreten im Vorfeld und dann auch danach mit diesem Drecksgetwitter bei der Pressekonferenz. Dieses saudumme Schwein, dass man da mal twittern und ein Foto schickt. Ja, das ist völlig okay. Aber die ganze Zeit. Also der Typ, der geht mir wirklich tierisch auf die Flöte. Das war natürlich spitze, dass er... Bitte? Ja, ich sage, das ist respektlos auch. Ich finde, das macht man halt nicht. Man setzt sich da nicht hin und fummelt da die ganze Zeit an seinem Handy rum. Das finde ich eine Frechheit. Sowas. Natürlich ist das nicht respektlos. Aber ich würde von mir sagen, ich würde damit sicher auch mal einen Tweet losschicken und würde schreiben. Ja, aber Chris, mal ganz ehrlich. Das ist eine halbe Stunde. Das ist eine halbe Stunde. Ja, pass mal auf, was ich jetzt sagen will. Vielleicht mal, dass man mal twittert, hier jetzt gerade Pressekonferenz und so, schaltet ein. Bla, bla, bla. Das kann ich vielleicht noch verstehen. Aber er wird was gefragt, Herr Whiteman. Wie geht's im linken Hoden? Ja, geht so. Twittern. Herr Whiteman, wie geht's in dem rechten? Auch gut. Twittern. Direkt bam. Und das hat mich so aufgeregt. Ja. Und ich hoffe, aus dem wird keine große Nummer. Ich mag den überhaupt nicht. Der ist mir zu. Das ist nix. der hat ja mit Vitor Belfort jetzt erstmal einen Hammer vor sich. Also das war ja auch was bei der Pressekonferenz. Ja, und jetzt gibt es die große Rede von Vitor Belfort, sagst du? Nee, so hat er es nicht gesagt, aber es hat sich so angehört, dass Dana White gesagt hat, jetzt redet Belfort. Ja, ich freue mich hier eigentlich nur auf den nächsten Kampf. So, weißt du? Ich meine, was will er sagen? Also schön hier mal richtig die Zipfel klatschen lassen. Hat er ja vielleicht auch gar nicht nötig. Der hat die Zipfel klatschen lassen bei seinen Kämpfen zuletzt. Also im Endeffekt hättest du nur diese Videos vielleicht nochmal einspielen müssen von den Finishes, die Vitor Belfort da gezeigt hat. Und natürlich ausblenden müssen geistig, dass der sich jeden Tag 500 Scheiße Testosteron reinbombt, die dumme Drecksau. Aber gut, immerhin wird es einen Kampf geben. Chris, was machst du bei dir eigentlich gerade? Achso, das sind Knallkörper, die bei dir in die Luft gehen, oder? Das ist eine Mischung aus Detonation von draußen und aber auch Flatulenzproblem. Aber ich muss nochmal sagen, das finde ich schön, dass wir da so ein bisschen übereinstimmen. Chris Weidman, der Saubermann. Der Saubermann. Nee, Chris, weißt du, pass auf. Das ist, glaube ich, kein Saubermann-Problem oder so. Ich glaube, dass das mittlerweile, also mir ist es jetzt bei dieser Pressekonferenz extrem zugenommen hat, dieses, ich muss bei den Social Medias immer irgendwie noch einen oben draufsetzen und immer noch näher dran sein und so. Auch bei Misha Tate, da wärst du mit Sicherheit sowieso noch drauf zu sprechen gekommen, aber die sitzt halt da, sagt knallhart, ja Leute, ihr müsst stehen, ich habe jetzt hier keinen richtigen Bock drauf und so. Aber naja gut, könnt mir ein paar Fragen stellen, so im Endeffekt. Ich finde diese Herangehensweise, ich meine, du kannst doch nicht dich da hinsetzen mit deinem verfickten Handy und die ganze Zeit mit rumtwittern, während da Leute vor dir sitzen. Und dich letzten Endes, nur durch diese Leute hat Misha Tate überhaupt die Möglichkeit. Kann sie sich den AT&T-Vertrag überhaupt leisten? Sind wir doch mal ehrlich. So. Vor allen Dingen auch den Kampf gekriegt, denn die ganze Geschichte, finde ich, ja, dass Misha Tate diesen Kampf bekommen hat, der baut darauf auf, dass es diese Rivalry gibt mit Ronda Rousey. Aber rein leistungstechnisch, finde ich, hat die da nichts zu suchen. Ist meine Meinung. Also die ist für mich nicht die Nummer zwei. Ist sie für mich nicht. Da kommen wir aber nachher noch gleich dazu. Hab gesehen, ja. Kommen wir nachher noch gleich dazu. Nochmal kurz abschließend zu der Geschichte mit Chris Weidman. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit. Nur mal jetzt die Frage. Ja, aber das stört mich nicht. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, wer nun das Heft in die Hand nehmen kann. Auf was ich jetzt kommen will, ist, wir sprechen die ganze Zeit, oder die UFC spricht die ganze Zeit davon, dass 2013 so geil war wie noch nie mit den Fights und Pipapo. Mhm. Wenn man jetzt allerdings am 31.12. auf die UFC guckt, Stand heute, haben sie auf lange Zeit Cain Velasquez verloren, Anderson Silva verloren, Anthony Pettis verloren, GSP ist weg, Ronda Rousey, das Golden Child, ist plötzlich der größte Heel der Company. Ja, also so richtig zufrieden, finde ich, kann uns dieses Event nicht zurücklassen, denn John Jones... Sagen, die Großen ins Wanken gebracht haben oder teilweise zum Fallen, wie wie heißt der GSP-Gegner? Johnny Hendricks. Johnny Hendricks. Chris Weidman, der Anderson Silva niedergerungen hat, wie auch immer. Und Johnny Hendricks hat ja auch GSP niedergerungen im Endeffekt. Da muss man sagen, die da jetzt ja anscheinend an der Krone sind oder am Top, die können das überhaupt nicht ausfüllen. Auch der Gegner von Johnny Hendricks. Robbie Lawler auch hat nicht meiner Meinung nach das. Da müssen wir den Kampf abwarten. Weil ums Weiterweit, aber von allem rundrum. Für mich kann der Kampf dann in Dallas der Game Changer sein, weil du darfst nicht vergessen, das ist Dallas oder Texas ist die Heimat von Johnny Hendricks. Mhm. Beide könnten wirklich einen unfassbaren Kampf hinlegen, einfach. Aber reicht denn der das an unfassbar? Ja, siehst du doch bei Melendez gegen Sanchez. Ja, okay. Da siehst du es doch, dass das reichen kann. Und wenn dann natürlich noch sowas wie ein Gürtel mit auf dem Spiel steht und du unter Umständen sogar noch ein Rematch dann daraus bucken kannst, weil es sich halt einfach so ergibt, da kann so eine Eigendynamik entstehen. Aber prinzipiell unterm Strich hat die UFC, ich glaube, zumindest für das erste Halbjahr 2014 eine schwere Aufgabe vor sich, um, sag ich mal, ähnlich viele Pay-Per-Views zu verkaufen wie in diesem Jahr. Und der einzigste, den ich da noch als Lichtblick am Horizont sehe, ist Chris Weidman, weil jeder will wissen, was passiert, wenn Weidman auf Belfort trifft. Mhm. Das ist noch ein wirklich ein großer Kampf, der uns bevorsteht. Ansonsten Rousey gegen McMahon, ja, ist ein toller Fight, aber hat für mich nicht die Power in sich, also die Ansetzung trägt für mich nicht so viel. Aber wir reden, haben doch gerade grundsätzlich davon geredet, dass wir jetzt auf einen sogenannten Heilsbringer hoffen, der wirklich wieder Pay-Per-Views Ich hoffe auf keinen Heilsbringer. Ich glaube, dass sowas ergibt sich einfach. Das entsteht halt einfach. Also es haben sich jetzt viele, sind jetzt viele neue Champions dazugekommen. Und auch ein Benson Henderson hatte irgendwann mal überhaupt, also das war halt einfach eine Pfeife. Und zum Schluss hat er seinen Namen sich gemacht über die UFC und Fox Events. Und dann hat er halt leider vielleicht zum falschen Zeitpunkt gegen Pettis verloren. Also ich glaube, das ergibt sich dann zwangsläufig. Das ergibt sich zwangsläufig. Wenn Cain Velasquez jetzt im Mai hätte in Mexiko kämpfen können, hätte Fahrerkette, ich weiß. Aber hätte das geklappt, dann würden wir jetzt hier nicht von einem Problem sprechen. Deswegen, wir brauchen keinen Heilsbringer. Die haben jetzt einfach Pech. Wir hätten eigentlich vorher bei diesem Podcast sagen müssen, dass wir diesen Podcast direkt aus Dagestanien aufnehmen oder so mit den ganzen Explosionen im Hintergrund. Man hätte uns das sofort geglaubt. Ja, absolut. Aber Volgograd wäre jetzt, aber das wäre ein bisschen gemein. Ne? So, das MMA Radio live vom Gazastreifen. Aber was ich nochmal sagen will, es gibt, wenn ich mir die ganzen Champions angucke, ja, Demetrius Johnson, Dominic Cruz, da muss man gucken, mit Renan Barão, Mendes, Aldo, das sind für mich aber alles keine Kandidaten, wo ich mir denke, das wird mal ein Floyd Money Mayweather GSP Klitschko in Europa, so, der dafür steht, für dieses Produkt. Weißt du, was ich meine? Bei Aldo und bei Barão bin ich gespannt. Aldo, Mensch, er sieht nichts gegen Aldo. Nee, warte mal ab. Lass das mal laufen. Lass die mal laufen. Möchtest du nicht beim Dunkeln über die Straße laufen? Macht aber nichts. Habe im Gesicht. Da gibt's auch andere Fighter, die schon ein ähnliches Schicksal erleiden mussten und dann dennoch zu Stars wurden. Also das würde ich einfach mal so abwarten. Möchte ich nicht ausschließen, dass die was werden können. Ich sehe da, ja, klar. Aber für mich ist Chris Weidman derjenige, der mich jetzt am meisten interessiert. Von allen Champions, den möchte ich als nächstes gegen, ich will ihn auch unbedingt gegen Belfort sehen. Ich möchte ihn auch gegen Lyoto Machida sehen. Ich möchte ihn gegen Jacare Souza sehen. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Das ist jetzt so, eigentlich so geil, dass es passiert ist, dass Weidman den Gürtel behält und weiterhin Champion ist. Weil auch da Anderson Silva, wenn er wirklich zurückkommt, ist definitiv ein drittes Match nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, ja. Auch wenn er zweimal verloren hat, aber es sind einfach immer noch Fragen offen. Es wird mit Sicherheit nicht Anderson Silvers Comeback-Match sein, aber sollte Weidman in anderthalb, zwei Jahren vor der Tür haben sie eine Wunderkerze, glaube ich, angemacht. Also soll ich immer sagen, wen ich noch Championship Material ist falsch beim Full Impact Sport. Aber wen ich noch als Star Potential sehe, das ist Travis Brown. Da kommen wir gleich noch dazu. Da kann ich mir jetzt noch nicht zu äußern, Chris. Okay. So viel vorweg. Gut, bleibt jetzt mal abzuwarten, wie es jetzt weitergeht für Weidman mit seiner möglichen Knieverletzung. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Dann geht es weiter mit Vitor Belfort. Wahrscheinlich im April, vielleicht im Mai. Es gibt, glaube ich, immer so um Mai rum, kurz nach WrestleMania, gibt es auch so ein Mega-Ding von der UFC immer. Das könnte um WrestleMania? So nee, kurz nach WrestleMania. So ein paar Wochen gibt es das dann danach. Da gab es sonst immer diese Heavyweight-Geschichten. Erinnere ich mich. Vielleicht machen sie da irgendwas, mal abwarten. Und ja, Anderson Silva wird vermutlich nicht vor Ende 2014 zurückkehren. Also, wenn überhaupt, das bleibt auch abzuwarten. Der ist natürlich überambitioniert. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da Oktober, November, Dezember vielleicht einen Fight von ihm sehen können. Gegen wen auch immer. Aber nichts dagegen. Ja. Dann kommen wir zum Women's Bantamweight Championship. Zu meinem Main Event und zu Dennis' Main Event. Ja, lustigerweise ist das für mich aber auch so ein geiles Gefühl gewesen, nachdem dieser Kampf beendet war, zu wissen, jetzt kommt ja noch mal was. Weil das hatte schon so extrem Main Event Charakter, dass man sich eigentlich gefragt hat, wieso machen die das hier gerade und verbraten zwei so großartige Main Events in einem. Aber, um das ganz kurz auszuführen, Ronda Rousey besiegt Misha Tate via Armbar in der dritten Runde. Hast du da an mich gedacht? Wieso? Naja, ich als Rousey-Supporter, sage ich mal. Ich bin ja, ohne mich wäre die Karriere ja nicht so möglich gewesen. Das stimmt, das ist das allererste, was mir durch den Kopf ging. Nee, sag doch mal, hast du da, wieso sollte ich da an dich denken? Nee, ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel so ein Pettis oder so mal, dann denke ich mir, jetzt freut er sich. Nee, weil es war ja nicht so, dass ich damit, also damit war ja zu rechnen. Ja. Also es war jetzt, warst du jetzt überrascht von dem Sieg von Ronda Rousey? Nein, nein. Aber es ist eine, genauso wie Wilhelmshaven auch mal gegen Bayern gewinnen kann. Ist unrealistischer als bei so einer Sportart, definitiv. Aber bei dir kann immer ein Knockout kommen. Ja. Von daher, ich habe natürlich damit gerechnet, aber war, ne? Ja, mich hat Ronda beeindruckt, wie sie sich wieder weiterentwickelt hat, denn also man muss erstmal, ja, man muss erstmal, bevor wir mit dem Kampf anfangen, gibt es noch eine kleine Randnotiz, die man hier definitiv unterbringen muss. Und zwar, Chris, hatten, du kannst dir ja vorstellen, die beiden Kämpfer haben jeweils, Kämpferinnen in dem Fall, ihr eigenes Hotelzimmer. Das wird von der UFC im Vorfeld gebucht. Und diesmal hat sich die UFC was ganz Besonderes einfallen lassen. Oh nein. Und zwar, es gibt ja wirklich nur zwei, die sich so unfassbar hassen, wie Misha Tate und Ronda Rousey. Und da hat sich die UFC gedacht, ach, die beiden Zimmer, die machen wir einfach mal nebeneinander. Nein! Ja, und dann ging Ronda Rouseys Trainer raus auf den Flur und sah plötzlich Brian Caraway auf dem Flur stehen. Und der meinte dann nur, also wenn der kein Baby in der Hand hätte, hätte ich mir erstmal aufs Maul geschlagen. Und es hat, ja, es hat die UFC, Camps sind auch verfeindet? Die sind alle verfeindet. Dann hat die UFC erstmal reagiert und die beiden weitmöglichst voneinander verbannt. Mhm. Das finde ich eine schöne Geschichte. Jetzt aber zu den Kämpfen. Da muss ich auch noch kurz was einleiten dazu sagen. Ich fand es fast schon verwirrend zu sehen, mit was für eine Taktik, aus meiner Sicht der völlig falschen Taktik, Misha Tate in diesen Kampf gegangen ist. Denn es gibt auf YouTube unzählige Videos, die genau dir zeigen, wie Ronda Rousey vor sich geht. Wie man Ronda Rousey auch eindämmen kann. Nicht stoppen, aber eindämmen. Und jeder würde sagen... Ach, jetzt lass mich dich kurz unterbrechen. Ja. Der Gameplan und der unabrückbare Gameplan von Ronda Rousey ist 5-Star-Judo, dann finishen auf dem Boden. Oder nicht? Oder verirre ich mich da jetzt? Nee. Judo auf dem Boden ihre, und dann zappen, oder nicht? Prinzipiell ist das ihre Stärke, aber sie ist ja mittlerweile vielseitiger. Also die ersten Kämpfe von ihr waren definitiv immer diese, die haben doch so auch spezielle Namen, diese Judo-Würfe da. Der hat mal Judo gemacht. Auf jeden Fall, dann lass mich halt die letzten 8 MMA-Fights von ihr zurücknehmen. Da war es nämlich der Fall. Da war es so. Lass mich kurz, wie gesagt, ausführen. Warte. Du hast... Bei Bayern München auf der rechten Seite Arjen Robben. Da weißt du, der wird irgendwann in die Mitte ziehen und abschließen. Das weiß ich, das weißt du und das weiß Sandra. Der Vergleich hinkt jetzt schon, hast du eine klare Defense gegen Offense-Geschichte, die du jetzt, weißt du? Verstehe ich, aber was mein Punkt ist. Du weißt, Arjen wird es machen, aber kannst du es verhindern? Möglicherweise 99% auf diesem Planeten definitiv nicht. Aber das hinkt. Deswegen. Auch so. Kannst du das Judo von Ronda Rousey verteidigen? Auch da würde ich sagen, 99% der Welt nicht. Ja, aber wie gesagt, es hinkt. Natürlich hinkt das, aber das ist eine Verdeutlichung durch meinen minderen Intellekt. Ja, pass auf, man könnte es auch ganz einfach machen. Und zwar sagen, dass Ronda Rousey, wie du schon richtig erkannt hast, zu Beginn ihrer Karriere immer wieder diese Judo-Würfe gezeigt hat und da viel Erfolg hat. Mittlerweile haben sich jetzt natürlich... Jetzt hat sie es auf die Spitze getrieben, dann lass ich mich gar nicht von abbringen. Mittlerweile hat Ronda natürlich dann auch Gegnerinnen bekommen, die sich da besser drauf einstellen konnten. Aber es gibt immer noch ein relativ probates Mittel gegen Ronda Rousey. Das sind einfach Jabs und ganz gerade geschlagene Schläge. So. Mhm. Damit kannst du sie definitiv mal in Bedrängnis bringen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass du sie jetzt besiegen kannst. Ja? Was ich nicht verstanden habe, wenn ich doch schon zweimal in so einen Judo-Move da reinrenne, wie Misha Tate. Wieso probiere ich das denn ein drittes und ein viertes Mal? Man hat doch einfach gesehen, wo da der Hammer ist. Aber Ricky, es ist doch nicht so, als wenn Ronda war doch im Vorwärtsgang. Sie hatte Misha zweimal am Käfig. Ja, das ist schon richtig, aber du kannst sie mit diesen Jabs. Also, ich schick dir nachher mal das Video. Dann schaust du dir einfach mal an. Vielleicht stelle ich es auch bei uns mal auf die Facebook-Seite, damit sich das... hier unsere Hörer auch mal angucken können. Da gibt es ein Video, das zeigt das ganz, ganz schön, wie Ronda Rousey Probleme bekommt, wenn du einfach immer nur einen ganz geraden Jab schlägst. Und da geht es ja nicht darum, den Gegner schwer zu verletzen, sondern einfach ihn auf Distanz zu halten. Jab, gerade. Mhm. Und damit kannst du viel erreichen. Du schaltest sie mit Sicherheit dann noch nicht aus. Aber Misha Tate hat in ihrem ersten Kampf definitiv mehr Jabs geschlagen und konnte Ronda damit, und jetzt wird's, muss man aufpassen, damit ein bisschen von sich weghalten. Nur immer wieder, wenn sie dieses Gefühl hatte, sie konnte Ronda auf Distanz halten, hat sie angefangen, so einen wirrwarren Brawl da zu beginnen mit Haken und so. Und dann ist Ronda natürlich viel zu helle, packt die beim Kopf und zerrt sie zu Boden. Jetzt hier in diesem Kampf habe ich nicht verstanden, warum sie... ich habe überhaupt nicht diesen Gameplan verstanden, den Misha Tate an den Tag gelegt hat. Ich habe mir immer gedacht, Mensch Mädel, bleib doch stehen. Wenn du eine Chance haben willst, dann doch nicht beim Grappling und auch nicht, wenn es darum geht, praktisch diese Takedowns von Ronda Rousey zu verhindern, wenn überhaupt, dann doch durch diese Jabs und durch diese Geraden vielleicht. Oder wenn du um ihr herum zirkelst. Weißt du, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Und wenn du schon shootest, warum geht sie dann immer wieder auf diesen Oberkörper? Warum versucht sie nicht zum Beispiel dann ans Fußgelenk zu gehen? Nee, ans Fußgelenk zu greifen. Denn muss man gucken, alle Takedowns oder viele Takedowns, die Ronda Rousey setzt, ist, dass sie ihr Fußgelenk gegen dein stellt und dich dann so rüber aushebelt. Ja, sie macht sie stellt sich im Prinzip parallel zu dir selbst. Richtig. Nebeneinander, ja. So, und wenn du sie doch dann, wenn du gegen sie shootest und nimmst dann eines, ist natürlich leicht gesagt aus meiner Position hier vom Rechner, versuchst dann praktisch ihren Angle, würden die Franzosen sagen, zu greifen. Enkel. Hast die Enkel du die Kamera den Enkel in dem Moment nicht. Nee, ich meine, wenn du dann praktisch diese Kamerastellung dir greifst. Nee, aber wenn sie praktisch das Fußgelenk von Ronda greift, dann hat sie ja damit schon mal unter Umständen, irgendwas probieren, will ich damit sagen. Vielleicht funktioniert es nicht, okay, aber immer wieder denselben Fehler zu begehen. Und wir haben im Vorfeld davon gesprochen, wenn es irgendwo einen ganz kleinen Vorteil gibt für Misha Tate, dann ist es vielleicht im Striking, aber auch da muss ich sagen, hat sich Ronda Rousey schon wieder derart weiterentwickelt, dass ich auch da, ich würde eher sagen, dass Rousey, wenn es im Stand-Up gegeneinander geht, ein Problem hat, die Deckung richtig oben zu halten. Ja. Das war das einzigste Negative bei dem Kampf. Ansonsten fand ich Ronda Rousey in diesem Kampf, also das war für mich der beste Kampf von Ronda Rousey, den ich bis jetzt gesehen habe. So. Ja, natürlich, der erste Stepping Stone war für Misha Tate, die erste Runde zu überleben. Das wird so verkauft, ja? Stimmt, das wurde so verkauft. Dabei habe ich das überhaupt nicht nachvollziehen können, was da jetzt das Besondere dran sein soll. Also Ricky, wir müssen doch mal ganz ehrlich sagen, auch wenn du da keinen Wert drauf legst, 7 Fights, 7 First Round Submission with Armbar, das ist schon geil, das liest sich alleine geil. Ja klar, die Story dahinter ist mir schon klar, aber so Typen wie Joe Rogan und Goldie, die müssen schon, finde ich, selber so viel Ahnung haben, dass jetzt, das liegt ja jetzt nicht da, nur daran, dass Ronda Rousey so unfassbar gut ist, sondern man muss ja erstmal auch die Gegner sehen, gegen die sie angetreten ist. Erstens mal, finde ich. So, da kannst du ja jetzt ja mal bestimmt mehr als die Hälfte oder sag ich mal die Hälfte, sagen wir mal 4, kannst du schon mal abziehen, wo es also jetzt wahrscheinlich auch mir gelungen wäre. Mhm. Ja, ist ein bisschen aber ich weiß natürlich schon, was du sagst, was die damit meinen. Ja, hier muss die doch bei erste, uns auf die Mechanismen klicken. Ja, aber davon bin ich eigentlich ausgegangen und ich finde es auch ganz wichtig, dass sie so kämpft, wie sie das gezeigt hat da in diesem Kampf, dass sie sich davon überhaupt nicht irgendwie beeinflussen lässt, sondern ihr Ding da durchgezogen hat. Aber es war ein absolut. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass es wirklich eine Total Dominance war. Also man muss sagen, die Control von Ronda war 7 Minuten 17 zu 1 Minute 54. Das ist eine Ansage. Total Strikes 134 zu 28. Also in jeder Hinsicht, 6 zu 1 Takedowns. Das ist schon, da braucht man nicht anders sagen, das war eine Demontage von Misha Tate. Also das war schon großartig, muss ich sagen. Ja, gibt's keine zwei Meinungen. Und mein Herz für Ronda schlägt jetzt noch viel mehr. Also ich finde das wahnsinnig geil. Auch wenn sie nach dem Fight natürlich gesagt hat, ja, mich hätte es eher gewundert, wenn die Leute mir zujubeln würden. Da wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Das ist, glaube ich, wie du auch gesagt hast, ein bisschen schön geredet, die Geschichte. Aber mein Gott, ich mag das so. Ich mag sie sehr gerne. Diese ganzen komprimierten, massierten Buhrufe, die fand ich ein bisschen übertrieben. Ja, und vor allen Dingen, es ist, glaube ich, aber auch so ein USA-Ding, oder meinst du nicht? Misha Tate, ja. Die hübsche Liebe und immer so. Das ist so eine Cheerleader-Tussi. Mhm. Was war da mit der Familie? Ja, mit Familie meinte sie das Camp. Ja, okay. Und das ist wirklich so eine Cheerleader-Tussi. Und wie sie dann die Miss wunderbar dann ist, hat man einfach bei der Pressekonferenz gesehen. Die gibt einen Fuck. Die sitzt dann mit ihrem verfickten Handy und denkt sich, fickt euch doch alle, ihr Penner. Mhm. So, das ist die Aussage, die ich daraus... Ronda macht sich eine gute Zeit mit Brown und mit Uriah Hall und reden ein bisschen über Eier und so. Die hat es natürlich aus der Position dann leichter, gut drauf zu sein. Ist gar keine Frage. Aber sie hat sich auch im Vorfeld nicht die ganze Zeit dargestellt wie, ach, wisst ihr Leute, also ich will einfach nur kämpfen und mir für mich steht der Sport. Und das war immer Misha Tate und ich fand, so ein bisschen ist die Maskerade dann danach gefallen. Ich habe Misha Tate das sowieso nie richtig abgenommen. Aber sie wusste natürlich auch, das ist ihr Gimmick, sage ich jetzt mal, in dieser Geschichte. Und das hat super funktioniert. Du hast gemerkt, wie die Leute auf sie reagiert haben. Ein bisschen unglücklich fand ich das dann auch von Ronda Rousey, dass sie danach nicht die Hand gibt. Das ist für mich Kindergarten. Also in so einer Sportart kann man sich danach die Hand geben und sich denken, absolut, ja, fick dich doch und fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Misha Tate dann da sitzen sehen habe, neben dem anderen Schwachkopf da, diesem Idioten, da hast du richtig gesehen, das ist eine falsche Schlampe. Ein falsches Luder. Und die hat richtig, also schön. Ja, mit Brian Caraway zusammen, es kann nicht, also das geht schon gar nicht. Mit wem? Mit Brian Caraway ist die doch zusammen. Chris, haben wir vorhin ungefähr 800 Mal drüber gesprochen. Ja. Ja, kann man mal vergessen haben. Das ist ja frech, eigentlich. Also das hat mich richtig gefreut. Aber dass die hot ist und so, das kann ich verstehen, dass man die da abfeiert. Aber ist ja, ein Sau. US-Scheiß-Ding halt. Die gehen auf sowas dann komischerweise immer mal wieder ab. Ja, wir haben gesagt, Sarah McMahon ist die nächste Gegnerin für Ronda Rousey. Kat Zingano, Dana White hat eigentlich immer gesagt, das ist für mich die Nummer 1 Herausforderin. Sobald sie wieder fit ist, wird sie auch um den Titel kämpfen. Jetzt bei der Pressekonferenz hat das im Endeffekt zwar schon gesagt, aber es hat sich ein bisschen verhaltener angehört. Weiß ich nicht, wie man das interpretieren soll. Ich gehe jetzt eigentlich nicht davon aus, dass Kat Zingano zurückkommt und direkt einen Titelkampf bekommen wird. Ich vermute, sie muss vorher nochmal gegen jemand anders antreten, was natürlich dann schon wieder gefährlich für sie ist. Und sie hat echt Pech gehabt. Und dabei, ich mag die auch. Ich finde die super. Und gut, aber ich bevorzuge jetzt wirklich diesen Sarah McMahon-Kampf. Auf den freue ich mich sehr. Ronda Rousey gegen Sarah McMahon. Wie es mit Misha Tate weitergeht, muss man auch abwarten. Was für sie jetzt als nächstes ansteht, solange Ronda Rousey den Titel trägt, macht es wenig Sinn für mich, Misha nochmal auf Ronda Rousey treffen zu lassen. Also da sind doch das macht gar keinen Sinn. Alle Fragezeichen sind da verloschen mittlerweile. Definitiv. Und ansonsten alle Fragezeichen in allen Disziplinen eines Mixed Martial Arts Fights wurden dort beantwortet. Im Endeffekt zweimal beantwortet. Also das ist sehr beeindruckend gewesen. Aber mal gucken, vielleicht. Ja, müssen wir gucken, wie geht's weiter jetzt im Laufe des Jahres? Ich denke mal, dass am Ende des Jahres vielleicht Ronda nochmal einen Fight hat, ne? Ja, ist dann Kat Zingano schon wieder fit? Was? Ist dann Kat Zingano wieder fit? Ja, sie soll wohl angeblich im März beginnen, wieder rumzuhüppeln. Also eventuell dann am Ende des Jahres Rousey Zingano machen. Und dann müssen wir mal gucken, das Jahr 2014, wie sich das... Unterschätzt mir diese Sarah McMahon nicht. Also das ist für mich wirklich der schwerere Kampf. Kat Zingano sage ich deswegen nicht, weil ich da nicht genau weiß, wie stark die wirklich ist. Ich fand die jetzt auch nicht Misha Tate zerschmettert in dem Kampf gegen, also Zingano gegen Tate. Aber für mich ist Sarah McMahon the real shit. Also okay, wird heftig. Wir müssen dann aber jetzt auf jeden Fall 2014 erstmal gucken, wie sich Alexa Davis entwickelt, Jessica Eye und vielleicht, wenn man mal richtig freaky ist, auch Juliana Pena mal gucken, was die so noch abliefert 2014. Und dann kann man Anfang 2015 vielleicht dann schon wieder einen neuen Gegner. Ich denke mal aber über Zingano und über McMahon, über mehr Gegner braucht man 2014 nicht zu diskutieren bei Ronda Rousey. Es könnten auch 3 Kämpfe werden. Also von der Zeit her wird es... Je nachdem, auch. Wenn sie jetzt natürlich wieder erwarten, McMahon wegjobbt. Aber das glaube ich nicht. Ja, bleibt abzuwarten jetzt mal, wie sich das entwickelt bei Misha Tate. Weiß ich nicht. Ich würde zum Beispiel gegen Liz Carmouche oder so würde ich gern sehen mal. Liz Carmouche, die ja jetzt... Amanda Nunes, die hat auch letztes Mal gewonnen, ne? Ja, die hat auch gewonnen. Ja, also es gibt mit Sicherheit Gegnerinnen da draußen für Misha, aber die muss ich steigern, weil die beiden UFC-Performances fand ich jetzt nicht so berauschend. Dann kommen wir jetzt zum Knockout of the Night, Travis Brown gegen Josh Barnett. Da haben wir ja im Vorfeld schon gesagt, irgendwie hat das kein Big-Time-Feeling und wirkt auch nicht besonders. War bei mir übrigens der einzige Kampf, der mich auch nicht während der Veranstaltung in seinen Bann gezogen hat. Ja. Ich fand das so, es hat sich so nach UFC Fight Night angefühlt. Ich weiß auch nicht, also ganz komisch. Hat da überhaupt nicht reingepasst. Selbst Miller gegen Camus. Selbst das hat sich für mich dann noch entwickelt, als wo ich Bock drauf hatte. Aber Travis Brown gegen Josh Barnett, da wäre ich nicht mit warm. Travis Brown sieht ein bisschen aus wie Johnny Hendricks großer Bruder, ne? Großer Bruder. Ja, Ich fand den cool. Er hat dann den guten alten Nussknacker ausgepackt. Ne? Er hat da richtig, was war das, eine richtige heftige Rechte getroffen, ne? Und ja, dann hat er halt mit den Knien hat er zuerst. Mit dem Knie hat er eben richtig hart erwischt und dann mit dem Vicious Elbows hat er eben die Birne ramboliert. Ja, also das zeigt fast halt krass. Aber auch, wie wenig tiefgehend diese Heavyweight-Division ist. Mein Josh Barnett, wenn du ihn jetzt siehst, das ist halt einfach kein Vorzeigeathlet. Mhm. Einfach körperlich ist das fragwürdig, was da vor mir steht, sage ich jetzt mal. Ich weiß, Josh Barnett, das ist so seine Art und er sieht schon immer so aus und trotzdem hat er die Kämpfe gewonnen, ist mir alles klar. Aber bei der höchsten Organisation, in der du kämpfen kannst, wenn du MMA-Fighter bist, wo es wirklich auf Kleinigkeiten ankommt, dann würde ich mal so eine Plauze mehr als nur eine Randnotiz bei zuweisen. So. Und jetzt hast du so jemanden wie Travis Brown und Fabricio Werdum auf 2 und 3. Eigentlich auf 1 und 2, weil du Dos Santos rausrechnen kannst. Das zeigt einfach, hier fehlt eine ganze Menge. Du rausrechnen kannst, vom Skill nicht, aber von der Priority. Ja, das ist das Problem. Vom Skill her sind das die. Ich muss noch mal kurz durchgehen. Ja, nee, das bleibt dabei. Kane und JDS sind die zwei, die stechen da raus und der Rest ist meine ich doch damit. Fragwürdig. Ich meine, bei Overeem, ich hoffe irgendwie die ganze Zeit, dass da irgendwie der Knoten platzt, aber mag ich auch nicht so richtig dran glauben. Und dann hast du halt immer mal wieder so Typen wie ein Roy Nelson, der vielleicht mal eine Winning Streak hinlegt, aber wenn er dann kurz davor ist, den entscheidenden Schritt zu machen, ist wieder Feierabend. Gabriel Gonzaga ist halt auch schon so lange dabei und hat sich nie oben festbeißen können. Ich das ist eine schwierige Division. Ich glaube immer noch, dass Stipe Miocic ganz, ganz Großes erreichen kann in dieser Division. Ja, der wird gegen Gonzaga unter Beweis stellen können, dass er da eine Nummer ist. Weiß ich nicht, kann ich nicht. Das ist ganz, ist meines Heavyweight. Da kann wirklich viel passieren mit wenig Movement, sage ich jetzt mal. Mhm. Einfach so nur durch Knockout-Power. Aber um mal jetzt auf diesen Kampf hier nochmal zu kommen oder auf den Ausgang oder auf das, was uns jetzt da erwartet mit Travis Brown, ich finde, das würde wirklich Sinn machen, Werdum gegen Brown jetzt zu machen, wenn Cain Velasquez so lange ausfällt. Dana White hat aber Fabricio Werdum diese Entscheidung selbst überlassen, hat gesagt, entweder du wartest, bis Cain wieder fit ist. Man hat jetzt auch... Ja, oder... Man hat großes... Ja? Ja, oder du triffst auf Brown, also jetzt in dem Fall ist es ja Brown, damals wussten wir es noch nicht, wer gewinnt. Und ich kann es aber nicht nachvollziehen, wie jemand, der hat seinen letzten Kampf im Juni 2013 gehabt, also der muss anderthalb Jahre pausieren, bis er wieder kämpfen kann, und dann trifft er als allererstes auf Cain Velasquez. Ich verstehe das nicht, warum war Doom nicht, wenn er sich als Champion fühlt und als größter Kämpfer, warum er nicht sagt, okay, komm, hey, ich nehme diesen Kampf gegen Travis Brown. Also eine bessere Vorbereitung gibt's doch dann nicht. Und vor allen Dingen auch, sollte Brown den auch weghauen, hättest du einen richtig geilen Kampf mit Brown gegen Velasquez. Also, man hat das große Problem bei dieser Division, dass diese Division halt durch zwei und nur durch zwei dominiert wird, ne? Durch JDS und durch Cain Velasquez. Und jetzt scheint's ja, weil Junior Dos Santos erstmal, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann in Jahren da nochmal einen Fight gibt, wenn dann Velasquez noch Champion ist. Aber der Go-Through-Guy in dieser Division ist jetzt Junior Dos Santos und er ist faktisch vom Best of the Rest der mit Abstand Beste. Also wenn du Junior Dos Santos besiegst, ja, dann bist du ein Number One Contender. Ja, aber nicht nur das. Und das ist das große Problem bei dieser Division. Das ist noch ein zweites großes Problem, nicht, dass die beiden sind ja nicht nur an sich outstanding, sondern der Rest fällt ja nicht nur ein bisschen ab, sondern das ist ja richtig teilweise schwach, was du dann da in der Hinterhand hast. Ja. Das ist ja das Problem. Also das Problem ist, Junior Dos Santos muss irgendwann 2014 mal wieder einen Fight kriegen und er wird ihn gewinnen. Ja, er wird definitiv auch wieder einen Fight kriegen, klar. Warum nicht JDS King Brown? Ich hab das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dass Mark Hunt. Ah, die geht ja nicht runter? Nee, Mark Hunt, das kannst du knicken. Ja, das ist ja mal so runter. Nee. Auspackt. Nee, der geht nicht runter. Okay. Nee, aber was, das ist das große Problem dieser Division. Behaupte ich jetzt mal. König wird erstmal da bleiben, auch weil verletzt. Dann hast du Junior Dos Santos als Go-Through-Guy. Wenn du den besiegen würdest, ja, dann bist du normalerweise Number One-Contender. Aber du kannst ihn meiner Meinung nach nicht besiegen. Also ich wüsste nicht, was. Da fehlt mir wahrscheinlich auch noch das Wissen bei dieser Division. Also mir würde das gut gefallen, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Travis Brown gegen JDS. Du kannst auch Verdum gegen JDS machen. Mhm. Da hat Verdum noch eine Rechnung offen. Der hat ja gegen Dos Santos schon mal verloren. Aber warum nicht Dos Santos gegen Brown? Sollte jetzt Verdum. Allerdings, wie gesagt, das schießt ja halt schon wieder einen aufstrebenden Star mit Travis Brown, weil ich gehe nicht davon aus, dass Brown Dos Santos besiegt. Aber gut, es wäre halt ein Kampf, der mich definitiv interessieren würde. Ja, klar. Also auch über Gebühren. Aber stell dir das mal vor, JDS gegen Trevor Brown, JDS, das ist ja, der ist ja komplett, der ist ja fix, der hat alles. Na, ich glaube, der würde, Travis Brown würde ja fertig machen. Andererseits sollte es halt dann, also man hat immer, seitdem Travis Brown in der UFC ist, zweifelt man an Travis Brown. Er besiegt Leute, wo man immer wieder sagt, na, da wird es jetzt schwierig und er besiegt die Leute. Hm? Außer Bigfoot Silva, aber da war das irgendwie so nach einer Verletzung, irgendwie so eine Geschichte. Da gab's eine Story dahinter, warum er den Kampf nicht so erfolgreich bestreiten könnte. Mhm. So, jetzt die Vorstellung, er besiegt JDS. Ich meine, dann gibt's halt wirklich gibt's keine zwei Meinungen mehr, wer da als nächstes auf Cain Velasquez treffen sollte. Das ist natürlich auch wieder schwierig, wenn du noch Verdum hast, der wartet. Gut, dann könntest du sagen, ja, mal an, Velasquez kommt zum Jahresende wieder, dann trifft Verdum auf Velasquez und der Sieger aus Verdum, Velasquez, trifft dann auf Brown, sollte er wirklich JDS besiegen. Also, für Brown gibt es für mich nur zwei Gegner, JDS oder Verdum als nächstes und für Josh Barnett, keine Ahnung, das ist mir eigentlich mittlerweile auch pupegal, weil ich merke einfach, dass so ab Platz 4, 5 in der Heavyweight Division, der kannst du den Rest kannst du echt in der Pfeife rauchen. Es sei denn, es 2015 Anfang, Mitte 2015 gibt es die große Nachricht, Johnny Bones geht hoch. Ja, das ist natürlich immer noch eine Verlosung. Da fliegt dir die Murmel aus dem Ei. Ja, aber da ist ja auch wieder dann absehbar, dass du dann, das ist mir zu weit, nee, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, ja, ist mir viel zu weit weg. Stipe Miocic, gebe ich dir recht, wenn der jetzt Gonzaga überzeugend besiegen kann. Und Gonzaga hat ein Movement ein gewisses. Ja, ist gar keine Frage. Wenn er den erfolgreich jetzt hier besiegen kann, dann vielleicht auf so jemanden trifft wie vom Status her ein Mark Hunt, ja, vielleicht eher dann doch Josh Barnett oder vielleicht auch Alistair Overy. Würde ja auch zeitlich passen, dass der Sieger aus Miocic Gonzaga auf Overy mir trifft als nächstes. Das ist so wichtig für die Division, für die Breite der Division, dass Alistair gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Wenn Frank Mir gewinnt, ist das schon wieder so eine Art Sargnagel. Dass Overeem jetzt da der großartigste überhaupt ist, aber der bringt doch immer, wenn du Overeem auf der Karte hast, dann bringt das immer so ein bisschen Glamour, weißt du, so ein bisschen It-Factor. Er ist halt ein Typ. Er ist ein Mario Barster, sagen wir es so, wie es ist. Ja, ich glaube, der geht auch mit der Kippe im Stutzen hier zur UFC. Gut, aber an sich, wie gesagt, dieser Kampf hat bei mir nicht gefruchtet. Und ja, waren auch nicht die Vorzeichen. Jim Miller gegen Fabricio Camos, ich krieg das irgendwie nicht hin, da gab es diesen Armbar, diesen merkwürdigen, wo man sich eigentlich gedacht hat, wieso hat er denn jetzt abgeklopft? Ja. Ich habe erst gedacht, der linke wäre der Lock im Lock, aber es war der rechte, der Schmerzen machte. Ja, ich habe mich gewundert, dass er überhaupt Schmerzen macht, weil er halt nicht sofort ausgetappt hat und es gab ja dann auch noch Zeitlupen und es hat sich so viel nicht geändert. Er hatte davor noch so im Kopf geschüttelt und kurze Zeit später ging es dann doch nicht mehr. Der gute Jim Miller hat das irgendwie erklärt, ja, er hat überhaupt gar nichts am Griff geändert, sondern hat gewartet, was Fabricio Camos macht. Camos, wie sagst du denn zu dem? Camos. Camos macht. Und irgendwann hat er sich dann so versucht, ein bisschen zu drehen und dann hat er richtig gesnappt. So. Vielleicht war das für uns Laien nicht sichtbar. Ich kann mir fast nicht vorstellen. Ich muss sagen, für Jim Miller war es ein ganz wichtiger Sieg, weil der völlig bei mir Momentum verloren hat seit der Nate Diaz-Niederlage. Auch wenn er danach gegen Lozon gewonnen hat noch. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Jim Miller nicht mehr so richtig auf der Karte gehabt und das war jetzt wieder beeindruckend. Hat mir sehr gut gefallen, was Jim Miller da gezeigt hat. Ja? Möchtest du da noch was dazu sagen, Chris? Wahrscheinlich nicht. Nee, war tief nicht so. Dann gab es den Kampf, der die Enttäuschung des Abends. Was? Ja, okay, kommen wir gleich drauf. Also erstmal fand ich das schon gut, dass es endlich bei den Weigh-ins dann auch mal abging zwischen Dustin Poirier und Diego Brandão. Ich wusste zwar nicht warum, im Nachhinein wissen wir es. Diego Brandão hat angeblich zu Dustin Poirier gesagt, vor den Weigh-ins, dass er ihm ein Messer in den Nacken stecken wird. Ja, stimmt, so war das. Ja, genau. Und das hat den Dustin überhaupt nicht gefreut. Und jeder weiß, Dustin, Unterschichtenkind, fühlt sich da sofort, also der setzt sich da nicht verbal auseinander, sondern das wird bei einem herzhaften Kampf ausgetragen. Und da muss ich sagen, Dustin Poirier hat mich schwer beeindruckt. Supergeil. Fall. Ja. Supergeil. Aber ich habe mir so viel von diesem Fight erwartet. Ich habe gedacht, das werden 3 Knaller-Power-Runden. Naja, ich habe mir schon gedacht, dass es da zu einem vorzeitigen Ende kommen kann, weil Diego Brandão nicht dafür bekannt ist, über die volle Distanz gut durchzuhalten. Also der hat so ein kleines konditionelles Problem. Und Dustin Poirier ist ja jetzt auch jemand, der ein relativ hohes Tempo an den Tag legt. Also das habe ich mir schon vorstellen können, dass da ein kleiner Vorteil für Poirier vorhanden ist, wenngleich ich auch wusste, dass Brandão natürlich gefährliche Strikes hat. So. Ja, aber die konnte halt irgendwie, zu Beginn ging's, aber dann hat er irgendwann diesen Fehler gemacht, dass er sich, das hat auch Jerome schön erkannt, überhaupt nicht mehr gewehrt hat, am Käfig stehen geblieben ist, die Schläge kassiert hat von Dustin Poirier und das wirkte völlig eigenartig. Und man muss auch noch dazu sagen, das haben wir ja fast schon, oder haben wir eigentlich vergessen, der hat ja es nicht geschafft, das Gewicht zu halten, praktisch, das Gewicht zu erreichen. Ist dir das auch aufgefallen? Ja. So, der hat irgendwie zuerst hat er 153 Pfund gewogen, 153 Pfund, und dann durfte er noch mal ein bisschen abspecken und hat es auf 151 geschafft. Das fand ich schon hammerhart. Also 145, muss man dazu sagen, ist das eigentlich zu erreichende Gewicht. Ja. Und er geht dahin mit 153. Ja, also. Ja, da fehlen einem die Worte. Ja, es gab dann auch so Berichte, dass er so ein paar persönliche Probleme hätte. Das hört man dann immer wieder in diesem Zusammenhang. Aber komm, ey, wenn das Kämpfen deine Geldeinnahmequelle Nummer 1 ist, dann reiß ich gefälligst am Zippel. Und wenn die 2 Pfund drüber sind, sage ich mir, okay, die haben alles versucht, aber bei 8 Pfund drüber, also, ja, schwierig. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass Poirier hier gewonnen hat. Und das ist ein Typ, den muss man im Auge behalten. Er hat auch sofort wieder den Rückkampf gegen Cub Swanson gefordert. Sehe ich ja auch genauso. Hat er übrigens auch nach seinem Sieg gegen Eric Koch gemacht. Und ich hoffe, dass die UFC diesen Kampf ihm geben wird. Cub Swanson gegen Dustin Poirier, das will ich sehen. Fand ich sehr gut, was der gezeigt hat. Okay, Prelim-Time. Prelim-Time, hast du es eigentlich geguckt? Oder? Alles bis auf Siva Guy Bruce Sweetwood, oder wie der hieß. Gamburian, Manny Gamburian. Macht doch Sinn, oder? Alles zu gucken, nur nicht das, worauf man sich gefreut hat. Also Uriah Hall gegen Chris Lieben, damit können wir mal anfangen. Uriah Hall gewinnt via TKO, nachdem Chris Lieben nicht mehr antreten konnte in der zweiten Runde. Ja. Fand ich wieder von Uriah Hall echt eine sehr, sehr schwache Leistung. Also mal ganz ehrlich, jetzt man hat, denke ich mal, angesehen, dass Chris Lieben weit über seinem Zenit hinaus ist. Da geht nicht mehr viel. Und dennoch kam von Uriah Hall für so einen jungen... Er war nur im Rückwärtsgang. Für so einen jungen, aufstrebenden Star mit dieser Power, die er offensichtlich hat. Und dann gegen so einen alten Mann wie Chris Lieben so einen Kampf zu führen, finde ich, das reicht mir nicht. Es ist ja nicht nur, es war ja klar, was los ist. Wenn er verliert, dann wird es aber zappenduster. Richtig. Und dann ist es nicht nur so, natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass sein Gameplan war, irgendwie sich da durchzuwurschteln, nur um angestellt zu bleiben. Aber meiner Meinung nach, gegen einen Chris Lieben, wie du schon vorher gesagt hast, der über seinem Zenit lange hinaus ist, ne? Ja. Da musst du dann auch einfach selbstbewusst hingehen und ein Statement setzen. Nicht nur gewinnen, sondern du musst krass gewinnen. Und das war natürlich, dass er da mit so einer Concussion da gewonnen hat. Also, da war ja ordentlich angezwirbelt da, der Lieben. Aber da musst du meiner Meinung nach richtig ein Statement setzen. Das war für mich sehr enttäuschend, auch wenn er gewonnen hat. Ich hätte sogar damit leben können, wenn er via Decision gewinnt. Aber die ganze Art zu kämpfen... Ja, nur im Rückwärtsgang. Also das ist so eigenartig. Uriah Hall im Octagon zu sehen, wenn man das vergleicht mit Ultimate Fighter, wo er wirklich diese Killermaschine ist, wo er wirklich die Leute kaputt schlägt bis zum geht nicht mehr. Und er hat ja auch, ich weiß nicht, ob es bei der Pressekonferenz war oder ob es im Vorfeld irgendwie war, hat er gesagt, er versucht, diese Killermaschine zu werden. So, da ist ja schon, der Ansatz ist schon so komisch. Ich meine, ist doch nicht jeder, der da reingeht, so eine Killermaschine. Ich weiß gar nicht, was die mit dieser Killermaschine immer haben. Entweder du hast die Skills oder du hast sie nicht. Und dann muss man hier dem die Skills halt einfach absprechen. Nur weil einer mal so einen Highlight-Kick da setzen kann und alle verblüfft, heißt das noch lange nicht, dass der Typ der in der UFC jedem gewachsen ist. Und das fehlt hier offensichtlich bei ihm. Dass er well-rounded ist, dass er noch andere Ideen hat, außer irgendwie so einen Spin-Kick zu zeigen. Mhm. Natürlich hat er Power, ja, aber es gehört halt mehr dazu, als nur eine einzige Aktion zu setzen und damit jedes Mal den Gegner zu besiegen. Darauf kann sich ja jeder im Schlaf einstellen in der UFC. Und ich bin gespannt, wie es für den weitergeht. Er wird jetzt noch einen Kampf bekommen, gar keine Frage. Aber ich hoffe, dass es vielleicht auch so ein großer Anteil Nervosität mit dabei war. Ja. Und dass er sich endlich mal fängt, weil ohne Scheiß, wenn du den bei Ultimate Fighter gesehen hast, dann dreht dir das Auge, wenn du die letzten drei Kämpfe von ihm dann in der UFC mit erleben musstest. Der Typ ist eine Maschine, richtig. Aber irgendwas bremst den im Octagon, das ist nicht mit anzusehen. Also, und Chris Lieben, ja, da kannst du eigentlich im Endeffekt, dann kannst du jetzt hier als Kartenabreiser einstellen. Ah, Tibau Johnson habe ich auch nicht gesehen. Michael Johnson beziehungsweise Chris Tucker gegen Gleison Tibau. Doch, den habe ich gesehen. Ja, der kam nämlich auch bei der Maincard dann nochmal als Wiederholung. Am Ende hinten, ne? Richtig. Weiß gar nicht genau, wann. Oder auf jeden Fall Michael Johnson, der hat uns ja schon so richtig viel Spaß gemacht im Kampf gegen Joe Lauzon in Boston beim Debüt von UFC, nee, von Fight Night, Fox Fight Night, nee, Moment, von Fox Sports One, sowas. Und haben wir aber noch ein bisschen ein Fragezeichen dahinter gemacht, ob Lauzon irgendwie zu sehr nervös war. Und jetzt kann man sagen, nee, also dieser Michael Johnson scheint sich wirklich rehabilitiert zu haben nach seinen zwei Niederlagen. Und besser denn je ist der Typ drauf. Und hat, fand ich, beeindruckend Gleison Tibau besiegt. Und das ist auch so ein Kandidat, Michael Johnson, fürs nächste Jahr, fürs Lightweight, den ich unter Beobachtung stellen würde. Mhm. Der hat mir wirklich gut gefallen. Wird aktuell gerankt? Wird er überhaupt gerankt? Ja, nee. Auf 14. Ja, ach so, okay. Auf 14 wird er aktuell gerankt. Und da ist natürlich noch Luft nach oben. Vor ihm so Typen wie Diego Sanchez. Also da kann er noch was holen. Bobby Green natürlich, Edson Barboza auch noch vor ihm. Ja, aber der hat mich beeindruckt. Den fand ich super. Fand ich echt gut. Und Gleison Tibau, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Mal habe ich das Gefühl, dass der Typ eine Nummer ist und was reißen kann und dann wieder nicht. Ich glaube, das ist so ein Gatekeeper für Prelims. Aha. Weiß auch nicht. Komme ich nicht richtig drauf klar. Ist mir zu wenig, was der immer gespannt gezeigt hat. Auf was? Auf Siva gegen Guybrush. Siva gegen Gamburian. Ja, also Dennis Siva, erste und letzte Runde. Oder anders. Erste Runde fand ich wirklich gut von Dennis Siva. Da hat er mich überrascht, wie gut er da drauf war. In der zweiten Runde hat Gamburian dann, also zu Beginn der zweiten Runde hat Siva immer noch das Zepter in der Hand gehabt, aber dann hat Gamburian irgendwie das Ding übernommen und konnte Dennis Siva so ein bisschen in Bredouille bringen. Ja, also das sah dann zeitweise wirklich so aus, als ob der outgassed so ein bisschen und unser Dennis Siva zum Schluss dann einfach die Puste fehlt, um gegen Manny Gamburian zu bestehen. Aber in der dritten Runde hat für mich Gamburian den Kampf selber aus der Hand gegeben, war dann lange nicht mehr so aggressiv und hat auch nicht im entscheidenden Moment, wo er die Möglichkeit hatte, Aktionen zu zeigen, die Aktionen gezeigt. Also ich weiß nicht, ob dann Gamburian keine Kraft mehr hatte, aber das wirkte dann irgendwie so, als ob er, weiß ich gar nicht, ob er sich sicher war, dass er das Ding jetzt hier gewinnen kann. Und Dennis Siva hat in seiner typischen, so, der hat ja so eine Power-Horse-Attitüde irgendwie, dass er halt einfach so ein Viech ist. So hat er halt dann das Ding durchgezogen, Grappling, gutes Grappling gezeigt, immer mal wieder gute Schläge ausgeteilt. Und unterm Strich geht das Ding für mich relativ klar, bis auf diese zweite Runde an Dennis Siva und da freue ich mich natürlich. Featherweight. Was ich hier so lese, der muss ihn ja ganz schön mit Strikes eingedeckt haben, oder? Ja, wobei natürlich Manny Gambrillion jetzt eher so der Typ Judoka ist. Also der geht eher in die Ronda Rousey-Richtung und hat da eher dann Vorteile. Ist er auch ein Rousey-Guy? Ja, ja, ist er auch. Also da hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er zeitweise dann diese Spin-Kicks gezeigt hat, um offensichtlich Dennis Siever wiederum zu zeigen, hey, das kann ich auch. Dennis Siever, der gilt ja so als, was den Spin-Kick angeht, als Gott, das ist ein Art Ultra. Gott. Ja. Ja, also und das beeindruckt mich wirklich auch immer wieder bei Dennis Siever, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Und der mag ein bisschen dämlich rüberkommen, sind wir uns, denke ich mal, darüber einig. Aber er ist ein Ausnahmeathlet und der einzigste Ausnahmeathlet, den wir aus Deutschland vorzuweisen haben. Wobei er ja gebürtig auch noch aus Russland kommt. Also wir können noch nicht mal behaupten, dass wir hier ein deutsches Aushängeschild haben, aber ja, er kämpft für Deutschland, ist wahrscheinlich sogar Russland-Deutscher oder irgendwas, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Für uns ist es unser Dennis. Es ist der Lukas Podolski des MMAs. Es ist unser Dennis. Und man muss auch sagen, die letzten Kämpfe, die er verloren hat gegen Cub Swanson, war ein Hammerkampf, hat er gut mitgehalten zum Schluss. Cub Swanson hat so ein Momentum gehabt zu dem Zeitpunkt dann auch. Kannst du verlieren, Donald Cerrone, die Geschichte kannst du verlieren. Und ansonsten, gut, er hat auch gegen Russ Pearson verloren, aber dann sind wir schon bei 2010, aber ansonsten gewinnt er seine Kämpfe und ich glaube, dass Dennis Siever im Featherweight durchaus noch eine Chance hat, ein bisschen mehr zu erreichen. Also wir haben ja davon beim letzten Mal gesprochen, dass so Kandidaten wie Frankie Edgar oder so durchaus mal interessant sein könnten für Dennis Siever und ja, müssen wir mal abwarten. Frankie Edgar, klar, jetzt erstmal gegen BJ Penn, aber hat mir gefallen, dass der Dennis da das Ding für sich geholt hat. Schön. Das war gut. John Howard war der Typ, der im Umarmungswettbewerb gegen... Oh. Nee, das liegt Gott sei Dank schon zurück. Im Umarmungswettbewerb gegen Uriah Hall damals gewonnen hat. Es war noch der, glaube ich, zweimal mehr geschlagen hat. Kannst du dich erinnern? Es war auch Fox Sports One. Hat jetzt Zia Badu... War das nicht das Debüt von Uriah Hall in der UFC? Nee, das Debüt war ja das Ultimate Fighter Finale gegen... Ja, okay. Auf jeden Fall jetzt hier in diesem Kampf hat er klar dominiert, hat mir auch richtig gut gefallen eigentlich. Ab und zu hat er mal wieder so seine Pausen drin. Ich glaube, der hat konditionell ein paar Schwierigkeiten, John Howard, was ihm natürlich zum Verhängnis werden wird im Welterweight, wenn er daran nicht arbeitet. Aber so von der Power her ist das auch ein ziemlich guter, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, hier auch aus meiner Sicht ein kleines Defizit, was die Kondition angeht. Und ja, im Welterweight, das ist ja auch wirklich sehr, sehr gut bestückt, kannst du dir eigentlich sowas nicht leisten. Mhm. Sprich, ist ein guter Prelim-Fighter, aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwie die Story 2014 wird mit John Howard. Ja. Und dieser andere Vogel da, ja, kann ich mir am Arsch lecken. Dann sind wir schon bei den Facebook-Prelims. Da gab es ja auch. Also, was war denn da los? Hast du die gesehen? William Macaroni gegen Bobby Volker habe ich gesehen. Macaroni. Was denn? Ja, genau. William Macaroni gegen Bobby Volker. Also, das war ja ekelhaft. Also, am Anfang musste man sagen, William Macaroni hatte mal Bleach Blonde Hair und nach dem Fight waren sie blutrot im wahrsten Sinne. Richtig. Das also. Färbt sich um bei Hitze. Ach, wenn die Tomatensauce draufkommt. Ja, also bei Mr. Macaroni muss man sagen, der ging zuletzt mit wirklich großen Vorschusslorbeeren in seine UFC-Kämpfe. Daran kann ich mich erinnern. Man hat immer davon gesprochen, das ist the next big thing und hin und her. Und kam ja aus Brasilien und Ultimate Fighter und so weiter und so fort. Hat dann aber verloren gegen Leandro Santos und dann war irgendwie so ein bisschen Ruhe im Puff erstmal. Hat man nichts mehr gehört. Und mich hat schon gewundert, dass man ihn jetzt gegen Bobby Volker stellt, weil du willst ja eigentlich schon, wenn du so einen Typen hast, ähnlich wie bei Uriah Hall, willst du ihm ja auch gewisse Gegner mit einem Namen geben. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Volker keinen Namen hat, aber er hat halt die letzten zwei Kämpfe verloren. Und also in der UFC davor hat er bei Strikeforce Roger Bowling. Was denn? Wir sind das Volk, aber ich bin Volker. Ja, da hat er auf jeden Fall Roger Bowling zweimal besiegt, schon klar, aber Roger Bowling ist jetzt auch nicht unbedingt eine Hausnummer. Hat mich ein bisschen gewundert. Aber ich muss sagen, also was Macaroni hier gezeigt hat, war wirklich... Also wirklich, was, das war wirklich, seinen Namen allen aller Ehre gemacht, aber was der Volker auch an Substanz verloren hat, also das war ja kriminell. Ja, das hat ja Dana White dann später auf der Pressekonferenz gesagt, Bobby Volker hat 3 Runden versucht zu gewinnen und hat immer an sich geglaubt und immer weitergemacht und solche Kämpfer wird er nicht entlassen. Das finde ich auch gut, dass er das sagt, weil das auch ja, ein Zeichen ist. Wenn ihr euch den Arsch aufreißt, dann könnt ihr auch 4-mal hintereinander verlieren. Ja. Dann müsst ihr keine Angst um euren Job haben. Aber ich will sehen, dass ihr euren Arsch hier wirklich aufreißt, um in der UFC bleiben zu dürfen. Und das fehlt ja häufig bei anderen Kämpfern. Deswegen, ja, scheiße für Volker, jetzt 3-mal hintereinander verloren. Aber ja, vielleicht bekommt er jetzt dann auch mal so einen Gnadenstoß gegen irgendeinen so Freak aus Volgograd oder so und darf mal gewinnen oder so, ja. Wie es jetzt für Macaroni weitergeht, müssen wir halt abwarten. Ob da, was denn? Nichts. Vielleicht trifft er ja auf Gabriel Gorgonzola. Ja, jetzt wird's ein bisschen albern. Aber ist ja auch Silvester. Man merkt es, 10 Uhr, wir hocken hier. Ja, also, haben wir noch einen Kampf. Robbie Peralta besiegt Estefan Cardoso. Und zwar in der 3. Runde via Knockout. Ja, Peralta hat das super gemacht, hervorragend, die BIA. So, was haben wir noch hier? Payroll. Oh, da ist der Chris immer ganz scharf drauf, um zu wissen, wer ja die meiste Kohle eingesackt hat. Natürlich Anderson Silva, $600,000 hat er bekommen für seinen kleinen Kampf hier. Ja, kann man schon mal Ohr sagen. Chris Weidman kann sich aber auch über $400,000 freuen. Ja, habe ich auch gedacht. Nicht schlecht. Warte mal. Also sprich, er wird wohl $200,000 Gage bekommen haben, plus Win-Bonus 200. Ach, der ist ja schon inkludiert. Der ist, den habe ich schwuppdiwupp mit eingerechnet. Ist immer mal 2 und da macht mir so schnell keiner was vor. Ronda Rousey bekommt $100,000 nur für die Fight-Geschichte, dann nochmal 150 für die Bonuses mit drauf, also geht mit 250.000 nach Hause. Ordentlich für so einen Damen. Mäuschen. Misha Tate, $28,000. Kann man sich ein neues Handy wieder kaufen. Ist das Ronda Rousey? Ohne Bonuses 100.000, mit Bonuses 250.000. Ja. Misha Tate, 28.000. Travis Brown hat sich 56.000 verdient. Wie gesagt, immer die eigentliche Gage ist immer die Hälfte davon, von dem, was der Sieger an Kohle einheimst. Mhm. Weil deine Gage wird praktisch verdoppelt, wenn du gewinnst. Mhm. Hast du verstanden jetzt? Mhm. Gut. Josh Barnett, halte ich fest, $170,000. Also das zeigt halt einfach, das ist einfach ein Aushängeschild. Mhm. Ja? Auch gerade für dich, der jetzt noch nicht so lange dabei ist und sich natürlich fragt bei Josh Barnett, what the fuck? Aber er hat schon sein Standing, definitiv. Jim Miller bekommt $92,000. Camose, 8.000. Können sie ja gerade mal die Pizza bezahlen, die du da in Las Vegas dir geholt hast. $46,000 für Dustin Poirier. Diego Mandau darf mit $20,000 nach Hause und sich weiter vollfressen. Uriah Hall, $20,000. Unterstreicht auch mal wieder, dass die Ultimate Fighter Leute offensichtlich diese $10,000 Contracts bekommen. Mhm. Hat irgendwie Ryan Nelson mal angesprochen, dass das viel zu wenig sei. Pipapo. Chris Lieben, $51,000. Also auch der dürfte sein Schäfchen nicht im Trockenen haben, weil der hat ja, glaube ich, einen Haufen Schulden und so. Aber dieser Kampf wird gut getan haben für den Geldbeutel. Mhm. Michael Johnson geht mit $36,000 nach Hause als Sieger. Gleison DiBau als Verlierer mit $39,000. Dennis Siever, $66,000. Mhm. Das ist schick. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Herr Specht. Manny Gamburian, $25,000. Auch das ist jetzt nicht irgendwie weiter ausführenswert. John Howard, $32,000. Der andere Vogel, $17,000. Bobby Volker, immerhin $12,000 für die platte Nase. Hat sich gelohnt. Mhm. William Macaroni. Sieht das auf den gelohnt. Ja, William Macaroni kriegt $20,000 und Reibekäse. Und Robbie Peralta, $24,000. Estefan Cardoso mit $10,000. So, was haben wir sonst noch? Ach, Medical Suspensions. Guck mal an. Oh. Ja, da sind natürlich ein paar für eine längere Zeit auf Eis gelegt. Natürlich, Anderson Silva wird gesperrt von der Commission bis zum 27.06. mindestens. Ja, halbes Jahr. Ähnlich wie Josh Barnett. auch bis zum 27.06. vorerst gesperrt. Ja, aufgrund von, also hier heißt es Right Maxillofacial Fracture. Requires Right Maxillofacial Fracture. Maxio, was ist denn das? Das, du bist doch lange Zeit in England Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Was bedeutet dieses Wort? Das kann ich dir jetzt nicht so sagen, es würde in den Rahmen springen, weil ich muss ganz dringend pissen. Oberkiefer, den Oberkiefer hat er sich gebrochen. Hm. Oberkieferbruch. Mit dem Oberkieferbruch bist du mindestens für ein halbes Jahr weg vom Fenster. Dustin Poirier muss ebenfalls bis zum 27.06. aussetzen, obwohl er gewonnen hat. Right Shoulder, ach so, okay, er muss sich nochmal untersuchen lassen von einem Experten, weil die Ärzte da vor Ort wieder so blöde waren. Dann kann man diese Sperre auch auf 27.01. einschrumpfen. Manny Gamborian, 28.06. muss noch ein MRI vom linken Knie machen. Auch hier sind die Ärzte zu blöde, das selber herauszufinden. William Macaroni wird jetzt bestrahlt. Ach, der hat sich die Hand gebrochen, ja, tatsächlich. Hm. Mr. Macaroni. Bis zum 28.06. darf er nicht mehr anrühren. Diego Brandão bis zum 11.02. Der Rest ist uninteressant. Gut, wir sind soweit durch. Ich will jetzt endlich meinen Partyhut aufsetzen und Fasching feiern. Ja, absolut. Und, oder was? Wie sieht bei dir die Abendplanung noch aus? Ja, also jetzt als nächstes lade ich den Podcast hoch und dann arbeite ich natürlich sofort an meinem Ultimate Team weiter. Natürlich, na klar, okay. Es ist doch Silvester. Natürlich. Ist doch Silvester. Nee, da bin ich so ein Typ, ich scheiß. Das weißt du, was ich am meisten Lust hätte? Mhm. Eine schöne Folge Good Times, Great Memories mit dir aufzunehmen. Aber du hast ja Damenbesuch. Ja, ja. Vor allen Dingen, wir haben noch eine Privatmaschine gemietet, weil wir fliegen gleich noch zum Pazifischen Ozean und ich will mal richtig schön an Silvester durch den Marianengraben tauchen. Ich dachte, alle Zeitzonen durchfliegen. Ne? Nicht? Okay. Ganz kurz natürlich noch ein kleines Update, das ist noch ganz wichtig, wegen der Seite. Also wegen unserer neuen Homepage und dem neuen Programm. Also wir werden am 2.1. zum allerersten Mal unser neues kleines Advanced Feature vorstellen, nämlich MMA Radio Fit. Ja. Da verraten wir jetzt erstmal noch nichts, aber ihr könnt euch jetzt das Ganze dann anhören. Es wird natürlich eine Prediction-Ausgabe geben zum nächsten Event. Ich glaube, das ist auch die UFC. Man muss nochmal nachfragen, weil rein von der Karte her könnte es auch irgendwie hier Germersdorfer Wochenendklopperei sein oder so. Oder bei euch da auf der Cannstatter Wasen, so ein Prize-Fight. Ja, genau. Obwohl, jetzt müsste bei dir eigentlich noch kommen, ach, da fehlt doch Benson Henderson. Nee, Chris. Also selbst Benson Henderson würde bei der Card nicht mit dabei sein. Wir versuchen euch dieses Event näher zu bringen. Ich will nicht so gehässig sein und sagen, dass die Prelims Gott sei Dank nur über Fight Pass zu sehen sind. Aber gut, das ist ein Event. Solltet ihr was anderes vorhaben, könnt ihr das. Obwohl, wir haben es schon oft gesagt und dann haben wir ein geiles Event bekommen. Also halten wir uns zurück. Aber ich wollte eigentlich von der Seite erzählen, ich denke mal, spätestens dann so zum 8.9.1. hin kann ich wieder ein Update geben, wie weit da unser Mann, der dafür zuständig ist, ja, diese Seite auf Vordermann zu bringen, ja, wie weit er damit ist. Zu unserem neuen Sponsor können wir dann am Dienstag schon was sagen, Chris. Donnerstag ist es ja, der 2.1. Am Donnerstag was dazu sagen. Ja. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die erste Fitbus-Jahre. Ich habe heute schon voll sorgt, dass ich alles da habe, Chrissy. Mhm. Ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja heute doch noch eine Ausgabe, wenn deine Partnerin irgendwie einen Sekundenschlaf ereilt. Dann mit Sicherheit, da können wir noch was machen. Oder... Was, wo ich auch nichts hätte, FIFA. Oh, da habe ich eigentlich viel mehr Lust. Machen wir auch bei Let's Plays. Ich habe mich heute Nacht, muss ich gestehen, gegen 2 Uhr habe ich mich mit dem Kollegen zum Borderlands-Zocken verabredet. Das ist völlig verständlich. Ich muss dich bei mir nicht entschuldigen. Aber der ist sehr unzuverlässig, von daher würde ich fast sagen, dass FIFA ist realistischer mit dir. Okay, jetzt also zum Schluss noch dranbleiben. Es gibt Chris' tollen Audioboo zu erreichen unter... Audioboo. Deine Audioboos prinzipiell, wer jetzt sagt, hey. Die sind prinzipiell zu finden bei einfach bei Facebook. Oder bei Twitter, bei mir kann man sie finden. Oder ihr geht natürlich, könnt natürlich auch auf audioboo.fm gehen und dann einfach, wie bei Twitter, Chris Enigma. Dann gebt ihr das da ein und dann findet ihr die schon. Okay, gibt's dann ganz, ganz tolle Audioboos. Dann übernehme ich das für dich. Ihr gebt einfach boo.fm/Chris Enigma, das zweite I ist eine 1, ein, dann seid ihr direkt auf Chris' Audioboost. Bei iTunes kann man die natürlich auch abonnieren, das ist ja richtig. Chris, aber wenn du uns das jetzt noch erklärst, dann sind wir wahrscheinlich wirklich schon in einer anderen Zeitzone. Jahr 2014. Ja. Ja, also von daher, Dankeschön für dieses tolle Jahr, liebe Hörer, und ja, natürlich auch vielen Dank an Chris für wunderschöne Stunden bei MMA Radio. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Tschüssi. Bis denn. Tschüssi. So, wir haben es 3.40 Uhr. Ich stehe gerade in einem Fahrstuhl und weiß natürlich wieder mal nicht, ob ich in den 6. oder in 5. Stock muss. Es ist wirklich, ich muss in den 6. Ich habe mich wieder vertan. Zum 41.000. Mal weiß ich wieder nicht, wo. Ja, danke. Falsch. 6, bitte. So, jetzt geht's heiter weiter. Der Papa und der Dennis, die werden jetzt mal richtig schön UFC 168 gucken. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier richtig sind. So, Licht, Siri, Licht. So, dann gehen wir mal hier weiter. So, Viertel vor vier in Deutschland, da ist nicht allzu viel los. Dennis, ich mache ein Audioboo. Mein kleines Honigkuchenmäuschen. Guten Morgen. Gott sei gegrüßt. Gott zum Gruß. Pussy gibt's nicht, weil ich bin vergrippt. Vergrippt ist er. Ja, so, ich hab alles mit. Das war wieder. Das war aber ganz schön Meta gerade von dir. So, Dennis. Hast du noch ein Schläfchen gemacht? Ja, ein Schläfchen gemacht. Schon ja. Die Kanne wieder in der Fresse, du altes Alkoholiker-Schwein. Fritze. Hast du doch selbst abgefüllt wieder. Eine Drohnenlimonade. Ich fülle die mal wieder auf mit River. Cola also. Von Aldi. Bist du auch schon erkältet, ne? Mm-mm. Sag mal, das ist ja... Nee. Oh. Das ist ja... Schön, ne? Wir salutieren gerade vor Tony Soprano, muss man sagen. Dennis. Da steht Oma, Oma anwesend, ja. Welche Oma? Ach so. Ich dachte, da steht deine Oma. Ja. Guck die auch UFC? Das gibt's ja gar nicht. Wie handelt Holder? Ja, also das machst du jetzt aber nebenberuflich, ne? Hast du schon mal die kalten Kaffee getrunken von Fritz? Richtig geil. Ja? Ist, ja, gut. Ist gut. Ein Kasten Caligolo, ein Kasten habe ich gemischt. Gemischt. Ja. Und jetzt? Mein Mega. Der Name kennt ein Beat runter. Ne? Hört sich ein bisschen an wie das Pausemenü von Final Fantasy 6. So. Ich entkleide mich mal. Ich werde auch, glaube ich, diesen Audioboot, der zieht sich auch ein Stück weit. Den werde ich jetzt auch einfach beenden. So, Dennis, was glaubst du, wer gewinnt? Bei welchem Kampf? Bei Ronda Rousey, Misha Tate. Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Das kann es tatsächlich geben. Echt? Ja, natürlich. Okay, ja, gut. Hat er jetzt nicht mitgerechnet. Ich sage natürlich, Frau Rousey wird gewinnen. Yeah. Tschüss.